Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Vor 250 Jahren wurde das österreichische Hofburgtheater gegründet. Hören Sie aus diesem Anlass große Bühne für großes Theater. Eine lange Nacht über das Wiener Burgtheater. Eine Sendung von Robert Sollich. Guten Tag, ich mache eine Radiosendung über das Burgtheater. Darf ich Ihnen dazu zwei Fragen stellen? Über das Burgtheater? Burgtheater, ja. Sind Sie da gelegentlich? Ja, ab und zu, vor einigen Zeit, ja. Früher bin ich lieber gerne gegangen und es gibt tolle Schauspieler da am Burgtheater. Ja, was, sagen Sie mal, welche Schauspieler machen Sie besonders? Minichmeier, Meierhof, Martens, würde ich die drei. Burgtheater? Ja, zum Burgtheater. Sind Sie da gelegentlich? Ehrlich gesagt, nein. Früher? Früher ja. Früher ja, warum jetzt nicht mehr? Ganz ehrlich, mich haben lange die Stücke einfach nicht angesprochen. Wann waren Sie da? War das in der Peimann-Zeit oder schon davor? Davor, während der Peimann-Zeit, aber auch danach noch. Außerdem, ich mag ganz ehrlich den Innenraum nicht. Mir ist das Theater zu groß, ich finde es zu unpersönlich von der Bühne. Ich habe letztens eine Führung erst gemacht im Burgtheater, aber sonst war ich noch nie da. Aber die Führung war gut? War sehr gut, ja, sehr interessant. Jetzt werden Sie auch nochmal hingehen zu einer Aufführung, oder? Ja doch, also, scheint interessant zu sein und die Stehplätze da oben sind auch sehr günstig zu kriegen, ich glaube um 4 Euro ungefähr. Ja. Sind Sie Wiener oder? Nee, ich bin zugezogen, ich bin aus Deutschland. Genau. Also ich gehe mit meinen Großeltern ab und zu, ja. Und die Großeltern, erzählen die was von früher vom Burgtheater? Von früher nicht, aber sonst erzählen sie mir immer, wenn sie dort sind, dass das sehr cool ist, ja. Burgtheater? Nee, wo? Burgtheater? Ja, wo? Hier in Wien, an der Ringstraße. Ja. Na, weiß ich nicht. Es gibt sie tatsächlich. Menschen in Wien, die das Burgtheater nicht kennen. Die meisten, die an einem kalten Dezembernachmittag spontan und natürlich nicht repräsentativ befragten Passantinnen und Passanten im Wiener Stadtteil Landstraße indes, kommen schnell in Erzähllaune, wenn man sie auf das Burgtheater anspricht. Fast alle teilen persönliche Erinnerungen mit dem Haus und bezeugen damit eine alte Saga, wonach die Wienerinnen und Wiener eine besondere emotionale Verbindung zu ihrem Burgtheater pflegten. Dass das Burgtheater für Wien eine mit keinem anderen Ort und keiner anderen Bühne weit und breit vergleichbar identitätsstiftende Bedeutung habe. Das Burgtheater sei das einzige Theater der Welt, dessen Spielplan man bei den lokalen Taxifahrern erfragen könne. Der ehemalige Burgtheaterdirektor Nikolaus Bachler erklärte es noch in diesem Jahrhundert zum sakralen Ort der Kunst, ähnlich dem Louvre und den Uffizien. Und folgt darin Stefan Zweig, der über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schrieb: Das kaiserliche Theater, das Burgtheater, war für den Wiener, für den Österreicher mehr als eine bloße Bühne, auf der Schauspieler Theaterstücke spielten. Es war der Mikrokosmos, der den Makrokosmos spiegelte. Jedes Jubiläum, jedes Begräbnis eines großen Schauspielers wurde zum Ereignis, das alle politischen Geschehnisse überschattete. So richtig widersprechen möchte Ihnen nicht einmal Karl Kraus, der zwar viel trockener formuliert, aber am Ende auch feststellt: In Österreich ist öfter schon alles drunter und drüber und dennoch schließlich ins Burgtheater gegangen. Was ist an diesen Erzählungen Mythos und was Geschichte? Wie ist der Mythos Burgtheater entstanden und wie hat er sich mit der Geschichte verändert? Und wie lässt sich schließlich bei so viel Mythos und Geschichte heute noch Theater machen? Okay, wir befinden uns jetzt hier an der Feststege Volksgartenseite. Das ist am südlichen Teil des Hauses. Eben, wir besitzen zwei dieser Feststiegen, eine hier auf dieser Seite und eine auf der anderen Seite, was das Haus dann eine Spannweite von 140 Metern ausmacht, dann inklusive dieser Feststiegen, die dann aus den Seiten quasi herausragen. Man könnte fast von einer Art Gesamtkunstwerk sprechen. Denn hier sind ganz viele Kunstgattungen oder drei Kunstgattungen genauer gesagt miteinander vereinbart, nämlich eben die Architektur zum einen oder architektonische Motive, die Skulptur und natürlich auch die Malerei, die alle hier ineinander greifen, könnte man sagen. Thank you. In der Saison 2025/26 begeht das Wiener Burgtheater eine runde Jubiläumsspielzeit. 1776, vor 250 Jahren, einem stolzen Vierteljahrtausend also, wurde es von Kaiser Joseph II. Zum Deutschen Nationaltheater erhoben und entwickelte sich in der Folge zu einer Institution, die weit über die österreichischen Grenzen hinaus als kultureller Leuchtturm Bekanntheit erlangte. Das Gebäude, das man heute als Burgtheater kennt, ist freilich deutlich jünger. Erst 1888 öffnete es seine Pforten an der mondänen Ringstraße und avancierte im Wien der Belle Époque zu einem Blickfang, an dem seither kaum jemand achtlos vorbeikommt, der die Stadt besucht. Mit aktuell 1140 Sitzplätzen ist die Burg das größte Schauspielhaus im deutschsprachigen Raum und in ihrer äußeren, baulichen Pracht selbst für einen Kunsttempel des späten 19. Jahrhunderts eine bemerkenswert stolze Erscheinung. Durch den Volksgarten mit der alten kaiserlichen Hofburg verbunden, direkt gegenüber dem wenige Jahre zuvor errichteten Rathaus gelegen, zählt es längst selbst zu den touristischen Sehenswürdigkeiten der Stadt, durch deren prachtvolle Aufgänge, in Wien Stiegen genannt, regelmäßig Führungen angeboten werden. Wie an so vielen Orten in Wien kommt man auch im Burgtheater nicht an Gustav Klimt vorbei, der gemeinsam mit seinem Bruder Ernst und dem Kollegen Franz Matsch für die berühmten Deckengemälde der Feststiegen verantwortlich zeichnete. Das Bild direkt über uns, das ist auch von Gustav Klimt und das ist der sogenannte Thespis-Karren. Und was ist dargestellt? Also Thespis, der war so eine Art Schauspieler oder eine Art Improvisator, könnte man auch sagen, aus dem antiken Griechenland, der von Stadt zu Stadt gereist ist mit seinem Karren und dort so eine frühe Form des Schauspiels dann aufgeführt hatte. Also wir bemerken, das Theater war zu dieser Zeit, also ungefähr 400 vor Christus, noch gar nicht sesshaft und ein Theater bestand eher daraus, dass die Schauspieler dann von Stadt zu Stadt gezogen sind, wie auch eben Thespis. Und man sagt auch, dass Thespis der Erfinder der Tragödie sei. Also er hatte wohl Tragödien mit seinem Karren oder also auf seinem Karren dargestellt und eben hier von Gustav Klimt. Auch wenn das Burgtheater mit seinem Umzug in dieses Gebäude anders als an seinem vorherigen Standort nicht mehr Teil der Hofburg war, seine höfische Tradition ist auch in diesen Räumen präsent, selbst noch für diejenigen, die sich heute durch sie bewegen. Der Eintritt in dieses Haus, ins Burgtheater, hat durchaus, weil es ein Hoftheater ist, lebt der davon, wie das Publikum dieses Haus betritt. Also man betritt das, dann geht man die Feststiege hoch, dann kommt dieser Blick nochmal hoch zum Klimt. Man wandelt durch die Pausenhallen, da sieht man Porträts der Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt etwas Höfisches in dem Sinne, dass auch, glaube ich, die Zuschauerinnen und Zuschauer das mitzelebrieren. Auch wie man sich begrüßt dann noch im Zuschauerraum oder dazwischen, in den Räumen dazwischen, ehe sich der Vorhang hebt. Johanna Wokalek hat in Wien am Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel studiert und kam Anfang der Nullerjahre als sehr junge Schauspielerin in ihrem erst zweiten Festengagement ans Burgtheater. Die historische Dimension des Ortes hat sie für die hiesige künstlerische Arbeit von Beginn an als äußerst prägend empfunden, allerdings nicht im Sinne einer irgendwie gearteten Last der Vergangenheit. Vielmehr erlebte sie die alten Traditionen damals als ein noch intaktes Band, das alle hier, vor wie hinter den Kulissen beschäftigten Menschen mit der Geschichte des Hauses, aber auch und vor allem untereinander verbunden habe. Dieses Theater hat natürlich eine große Tradition und Geschichte. Und die war damals lebendig irgendwie in den Menschen, die da arbeiteten. Also der Druck entstand natürlich ganz klar, wenn du dann dabei warst, eine Rolle zu interpretieren und deine Zweifel hattest, deine Ängste, das kann dir ja keiner nehmen, der blieb. Aber der Druck des Hauses entstand in dem Sinne nicht, weil ich vom Haus so unglaublich mich gemeint fühlte und erwünscht fühlte und gewertschätzt fühlte. Das heißt, ich war sozusagen wirklich erwünscht, dass ich da komme, und zwar ganz konkret ich. Und vielleicht ist das Besondere gewesen, dass alle noch in dem Haus das auch gelebt haben. Im Unterschied zu Johanna Wokalek war Branko Samarowski bereits ein gestandener Schauspieler, als ihn sein Weg Anfang der 1990er Jahre nach Wien führte. Zuvor war er in West-Berlin bei Peter Stein an der Schaubühne engagiert, die seinerzeit als Olymp des europäischen Theaters angesehen wurde. Dennoch ging für ihn, als Österreicher, mit seinem Wechsel ans Burgtheater ein Lebenstraum in Erfüllung, wenn auch mit moderater Verspätung. Ich habe mir es eigentlich immer schon gewünscht. Als ich Schauspieler wurde, es wäre schön, wenn ich zu meinem 50. Lebensjahr möchte ich an meinem Nationaltheater sein. Und es gelang mir dann auch irgendwie. Ich wurde 53 oder so, als ich daherkam und so. Mittlerweile zählt Branko Samarowski zu den erfahrensten Spielern an der Burg. Und ausweislich der zahlreichen Inszenierungen, in denen er besetzt ist, noch immer zu den meistbeschäftigten. Einen gewissen Respekt vor dem Haus hat er sich über all die Jahrzehnte gleichwohl bewahrt. Nicht nur wegen des einschüchternden Dekors oder etwaig hier spukender Geister der Vergangenheit, sondern ganz praktisch räumlich auch wegen seiner schieren Größe und der Herausforderungen, die es selbst an erfahrene Spieler stellt. Wenn man das Haus sieht, kann man manches Mal denke ich mir, man kann das gar nicht füllen mit den Menschen oder was muss man da spielen, dass das gefüllt ist und so. Hier ist man im Thema und hier kann man mehr rauschen, da, bis man so oben in die letzte Reihe kommt. Das habe ich gerne irgendwo auch, dass man nicht zu klein spielt, sondern man muss dann anders spielen, damit die da oben auch was mitkriegen. Es ist nur so blöd, in dem Moment, wenn du ein bisschen en face redest, dann kriegt der Teil das nicht mit. Also wie macht man so etwas? Das muss man zum Beispiel lernen, wenn man so abdreht oder sowas, dass man ein bisschen lauter redet dann, dass der das auch versteht oder so. Aber das muss man lernen, glaube ich. Tatsächlich ist die Geschichte des Burgtheaters am Ring auch eine Geschichte der Spiel- und Sprechtechniken, mit denen man auf die Zumutungen des überdimensionierten Raumes reagierte. Sein oder nicht sein? Ja, das ist die Frage. Ob Edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnen gegen eine See von Plagen durch Widerstand sterben. Josef Kainz zählte um die vorletzte Jahrhundertwende zu den größten Stars des Wiener Theaterlebens. Dass sein Hamlet-Monolog Eingang in eine Ausstellung fand, die das Wiener Theatermuseum zum aktuellen Jubiläum im zweiten Pausenfoyer des Burgtheaters präsentiert, hat mit der Sprache zu tun, die er hier spricht. Burgtheaterdeutsch. Wie um so vieles an diesem Haus ranken sich auch um dessen Wurzeln so manche Legenden. Fest steht, dass der hier kultivierte, getragene, überdeutlich artikulierende und gerne das R rollende Sound zum einen wohl als Versuch einer standardisierten Antwort auf die Vielfalt der regionalen Idiome zu werten ist, die die Burgschauspielerinnen und Spieler einst mitbrachten. Zum anderen muss man ihn aber wohl auch als technisches Mittel begreifen, mit der eigenen Stimme bis hoch auf die weit entfernte Galerie durchzudringen. Nicht nur überall im deutschsprachigen Theater hat man diesen, in heutigen Ohren arg manieriert klingenden Tonfall, eifrig nachgeahmt. Auch auf der politischen Bühne hat man sich von ihm teilweise inspirieren lassen. Wohl auch wegen der fatalen Anklänge, die sich damit verbinden, darf Burgtheaterdeutsch mittlerweile selbst in Wien zu den ausgestorbenen Sprachen gezählt werden. Sofern auf der Bühne nicht gerade mit Mikroports agiert wird, ist die Herausforderung, im Burgtheater gehört und übrigens auch gesehen zu werden, jedoch geblieben. Davon kann auch Mavi Hörbiger ein Lied singen. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal auf der Burgtheaterbühne stand und mir gedacht habe, um Gottes Willen, also wie soll das dann sein, wenn da so viele Leute drin sind und sieht man mich überhaupt noch, weil ich bin ja sehr klein und all diese Fragen habe ich mich gestellt, hört man mich überhaupt? Praktisch, wenn man in solch einer Situation auf Ratschläge aus der Familie bauen kann. Da gibt es eine sehr schöne Anekdote, wie Attila Hörbiger seiner Tochter Elisabeth Orth es gleich als erstes gezeigt hat, wo sie hinsenden soll, zum zweiten Balkon, und dann würde man sie verstehen. Und es ist ein riesiger Raum, aber irgendwann mal gewöhnt man sich. Also jetzt fühle ich mich sehr wohl in diesem Riesenraum. Unter den Schauspieler- und Schauspielerinnen-Dynastien, die das Burgtheater geprägt haben, ist die der Hörbiger wohl die bekannteste und weitverzweigteste. Den prominenten Anfang machten in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg die Brüder Paul und Attila sowie als eine der populärsten Theater- und Filmschauspielerinnen ihrer Zeit Attilas Frau Paula Wesseli. Deren drei gemeinsame Töchter Elisabeth, Christiane und Maresa wirkten alle drei phasenweise hier ebenfalls im Ensemble. Die älteste, Elisabeth Orth, wie sie sich im Rückgriff auf den Familiennamen ihrer Großmutter nannte, war in den 10 Jahren vor ihrem Tod 2025 sogar Doyenne, also die dienstälteste Spielerin des Burgtheaters, und stand in den 5,5 Jahrzehnten ihrer Tätigkeit am Haus nicht nur zeitweise mit ihrem Sohn Cornelius Obonia auf der Bühne. In den letzten Jahren hatte sie auch ihre Nichte zweiten Grades Marvi Hörbiger zur Kollegin, die 2009 als vorerst letzte ihres Stammes vom Schauspielhaus Zürich ans Burgtheater wechselte, was ursprünglich gar nicht ihrem Lebensplan entsprach. Also das wäre auch nie auf meiner Liste gestanden oder jemals ein Wunsch von mir gewesen. Das hat sich so ergeben, weil mein damaliger Intendant Matthias Hartmann eben dann als Intendant hierher berufen wurde. Und der hat seine verschiedenen Leute gefragt, um sie mitzunehmen. Und darunter war eben auch ich. Und ich habe mich ja erst wirklich ein bisschen geziert, kann man so sagen, weil ich überhaupt keine Lust hatte, in irgendwelche Fußstapfen zu treten oder mich irgendwie in einer Form nochmal beweisen zu müssen. Aber dann war schließlich die Entscheidung da und dann war sie auch mit vollem Herzen da. Speziell geriet ihr Bühnendebüt hier trotzdem. Und das offensichtlich nicht nur für sie, sondern auch für das traditionsbewusste Wiener Publikum. Da war erstmal bei meinem ersten Auftritt ein wahnsinniges Gemurmel im Saal, weil die Frage war, ist sie das? Ist das die kleine Hörbiger? Ist sie das? Und das hat auch Herr Ofzarek total genossen und hat auch wirklich eine Pause gelassen, dass es auch ja gut zu vernehmen ist, dass das Publikum sich jetzt ein bisschen mokiert, was extremst unangenehm war, aber mir natürlich total in Erinnerung. Mit dem Namen Hörbiger mag ein Engagement am Burgtheater besonders geschichtsbeladen sein. Mit dem Gewicht der historischen Bedeutung ist aber auch konfrontiert, wer hier ohne familiäre Vorbelastung anheuert. Vor allem gilt das natürlich in Leitungspositionen. Mehr als 3 Dutzend männliche Namen verzeichnen die Chroniken bis zum Jahr 2014 auf dem Posten des Burgtheaterdirektors. Dann bezog mit Karin Bergmann erstmals eine Frau das traditionelle Amtszimmer. In unterschiedlichen Funktionen war es für Karin Bergmann bereits ihr 3. Engagement am Haus, dessen Intendanztrakt sie zum ersten Mal 1986 als designierte Pressechefin von Klaus Peymann betrat. Dass die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die auf dieses Theater gerichtet war, sich nicht vergleichen ließ mit den auch nicht gerade kleinen Häusern in Bochum und Hamburg, an denen sie vorher gearbeitet hatte, wurde ihr dabei recht schnell bewusst. Ja, die politische Aufladung habe ich damals noch gar nicht so realisiert. Als wir dann gekommen sind und klar war, dass ich hier in diesem Gebäude arbeiten werde und ja doch an sehr exponierter Stelle und so, da, ich hatte Mordsrespekt. Die folgenden 13 Jahre der Peymann-Intendanz gelten in vielerlei Hinsicht als die gesellschaftlich bewegtesten der jüngeren Burgtheatergeschichte. Nur wenige Vorgänger hatten die Rolle des Burgtheaterdirektors so offensiv ausgereizt und zu so vielen politischen Themen öffentlichkeitswirksam und kontrovers Stellung bezogen wie eben Peymann. Dass dieses Amt das hergab, erklärt sich mit einem einfachen Blick auf das Haus sowie vor allem aus ihm hinaus. Naja, erstmal steht man vor dieser unglaublichen Immobilie und das ist natürlich schon beeindruckend. Das ist ein großartiger Ort an der Ringstraße Und ich finde es auch eine beeindruckende Architektur. Und auch der Ort, der halt so zentral ist, also vis-à-vis vom Rathaus, schräg gegenüber vom Parlament, wenige Schritte von der Hofburg, wo der Bundespräsident sitzt, und vom Ballhausplatz, wo das Bundeskanzleramt ist. Also das Burgtheater hat einfach, schon durch seine Lage, hat es was Großartiges. Bundespräsident, Bundeskanzler, Wiener Bürgermeister, Burgtheaterdirektor. Von dessen Balkon zeichnet sich diese hergebrachte Machtarchitektur, zumindest städtebaulich, frappierend deutlich ab. Der seit Sommer 2024 amtierende neue Burgchef Stefan Bachmann hat deshalb gleich zu Beginn seiner Amtszeit einen weitreichenden und im Haus viel diskutierten Entschluss gefasst. Er hat das traditionelle Direktorenzimmer mit dem ominösen Balkon, in dem all seine Vorgänger residierten, kurzerhand umgewidmet. Dieser Balkon ist ein sehr repräsentativer, großer Balkon mit einem sehr repräsentativen Blick auf die Österreichische Republik, auf die Ringarchitektur Wiens. Und ich fand, das steht eigentlich jetzt nicht unbedingt einem Einzelmenschen irgendwie zu, der das ja eigentlich den Zugang zu diesem Balkon durch sein Büro blockiert. Da kam dann noch dazu, dass in meiner Vorbereitungszeit öfter mal in Gesprächen beschrieben wurde, dass so irgendwie das Gemeinschaftsgefühl fehlt, dass so ein gemeinsamer Ort fehlt. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich der ideale Raum, um den einfach dem Betrieb zur Verfügung zu stellen und sagen, jeder, der sich irgendwie aufhalten möchte, kann da rein. Und jetzt ist es so ein ganz multifunktional genutzter Raum. Also da finden sowohl Sitzungen als auch private Feiern als auch Lunchpausen statt. Und vor allem im Frühjahr und im Sommer und im Herbst ist dieser Balkon natürlich dann das i-Tüpfelchen. Das ist wunderbar. Und der ist zum ersten Mal belebt. Übrigens auch begrünt. Stefan Bachmann ist Schweizer und hat auch schon vor seinem Wechsel nach Wien langjährig Leitungsämter am Theater in Basel oder Köln bekleidet. Ist der Unterschied gegenüber dem des Burgtheaterdirektors wirklich so groß? Und ist man als solcher auch im 21. Jahrhundert noch ein Faktor auf der politischen Bühne von Wien? Man hat mir auch von vielen Seiten gesagt, also pass mal auf, du kommst kurz nach dem Bundeskanzler, ja. Und ich merke das auch, weil ich Zugang habe zu bestimmten Kreisen und auch natürlich in meiner Position sehr ernst genommen werde. Das ist erstmal gut, aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne massentauglich. Ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie pausenlos erkannt werde, und das ist mir auch ganz recht so. Der letzte Burgtheaterdirektor, der über diese Massentauglichkeit verfügte, dürfte einmal mehr Klaus Peimann gewesen sein. Ausgerechnet auf dessen Leib- und Magenautor Thomas Bernhard beruft sich Peimanns Nachfolger Bachmann indes, um die Bedeutung dieses Amtes für Wien doch etwas kokett zu relativieren. Thomas Bernhard sagt das ganz schön in Holzfällen. Es hat immer Lieblingsschauspieler am Burgtheater gegeben, es hat aber niemals einen Lieblingsburgtheaterdirektor gegeben. Peimann war ein großer Aufreger und das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, die Figur des Burgtheaterdirektors gar nicht so überbewerten im Sinne der Prominenz. Die Schauspielerinnen und Schauspieler als Hauptpersonen an einem Theater, das klingt wie eine Binse. Dennoch ist mindestens so alt wie das Burgtheater am Ring das Narrativ von der ausgewiesenen Schauspielerbühne, an der das Publikum den Darstellerinnen und Darstellern in einzigartiger Weise zu Füßen liege. das war nicht immer freundlich gemeint. So spottete einst etwa der Publizist Egon Friedell, dass nirgends mehr der atavistische Kultus des Schauspielers so in Blüte steht wie in Wien. Und es ist bekanntlich nur der Schauspieler, der den Wiener ins Theater zieht. Vom Stück weiß er sehr oft nicht einmal den Verfasser. Positiver klingt das bei Friedells Zeitgenossen Stefan Zweig, der über eben diesen Kult um die Mimen des Burgtheaters und deren gesellschaftlichen Status in Wien rückblickend in seiner Welt von gestern schrieb: Der Ministerpräsident, der reichste Magnat, konnte in Wien durch die Straßen gehen, ohne dass jemand sich umwandte. Aber einen Hofschauspieler, eine Opernsängerin erkannte jede Verkäuferin und jeder Fiaker. Stolz erzählten wir Knaben es uns einander, wenn wir einen von ihnen, deren Bilder, deren Autographen jeder sammelte, im Vorübergehen gesehen. Und dieser fast religiöse Personenkult ging so weit, dass er sich sogar auf seine Umwelt übertrug. Der Friseur Sonnentals, der Fiaker von Josef Kainz waren Respektspersonen, die man heimlich beneidete. Junge Elegants waren stolz, von demselben Schneider gekleidet zu sein. Was ist, wenn diese Beschreibung denn je stimmte, von dieser Verehrung übrig geblieben? Lebt man zumindest als Schauspielerin in Wien heute noch in dieser Welt von gestern? Also es ist bestimmt nicht mehr so, wie der Mythos sagt, wie es mal gewesen ist, dass man eben kaum durch die Stadt gehen konnte. Das ist gewiss nicht mehr so, weil Theater auch leider nicht mehr diesen Stellenwert hat. Aber von all den Städten, in denen ich Theater gespielt habe, was viele sind, ist man hier am populärsten. Also hier gilt ein Theaterschauspielerin oder ein Schauspieler noch viel mehr als in anderen Städten. Es dauert aber so, also das sage ich immer, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber das behaupte ich zumindest immer, dass man als Schauspielerin 5 Jahre braucht, bis das Theaterpublikum hier einen wirklich annimmt. Weil ich glaube, die Größe des Ensembles ist so massiv und es sind so viele verschiedene einzelne Charaktere, wo sich ja dann jeder so seinen Liebling rauspickt. Und es dauert aber 5 Jahre, bis man wirklich in der Erinnerung auftaucht. Das ist ja tatsächlich so am Burgtheater auch immer gewesen. Es konnte eine totale Pleite sein, was eine Inszenierung war. Aber wenn da entsprechende Leute mitspielten, kam das Publikum trotzdem. Denn die verbinden sich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das ist, glaube ich, in der Form außergewöhnlich. Und das ist auch in der Form etwas, was auch mich sehr an diese Stadt bindet. Ich glaube, ich habe die letzten Ausläufer dieser Welt von gestern noch erlebt, aber auch erlebt, wie das dann anders wurde. Ich weiß nicht, wie das jetzt wieder, ob sich das in einer neuen Form revitalisiert momentan. Das kann ich nicht sagen, aber ich habe die letzten Ausläufer dieser Welt von gestern erlebt und bin auch im Sinne des Theatralen. Ich meine, Wien ist ja eine Stadt des Theaters und diese Welt von gestern und das Burgtheater im Zentrum dieser Welt von gestern hat ja was, diese ganze Institution mit allem, was da noch mit dranhängt, hat ja was ungemein Theatrales, ist Theater an sich. Und deswegen bin ich froh, dass ich das noch erlebt habe. Nicht mehr miterlebt, sondern um ein paar Jahre verpasst, hat Johanna Wokalek hingegen ein weiteres Burgtheater-Alleinstellungsmerkmal, das man getrost zu den großen Kuriosa der Theatergeschichte zählen darf. Das sogenannte Vorhangverbot. Nachdem Josef II. Das Burgtheater zum Nationaltheater erhoben und dessen Angestellte damit zu Staatsbediensteten gemacht hatte, kümmerte er sich auch um die Benimmregeln in seinem Theater und erließ eine schriftliche Bestimmung, nach der keiner der Mitglieder, wenn im Beifall gespendet wird, während des Aktes oder nach demselben noch einmal erscheinen dürfe, um sich zu bedanken, weil dadurch der Eindruck der darzustellenden Handlung gestört würde. Die wahren Hintergründe dieses Erlasses sind ungeklärt. Ob sich die Schauspieler seiner Majestät nicht vor dem niederen Volk verbeugen sollten oder aber der Kaiser niemanden neben seiner Person bejubelt wissen wollte, darf munter spekuliert werden. Gesichert ist, dass das Vorhangverbot spätestens seit 1798 konsequent befolgt wurde und Ensemblemitgliedern des Burgtheaters polizeilich untersagt war, einen Schlussapplaus entgegenzunehmen. Ausgenommen von dieser Verordnung waren interessanterweise Gäste sowie Debütantinnen und Debütanten, die sich bei ihren ersten 3 Vorstellungen im Burgtheater einsam, das heißt ohne ihre mitspielenden Kollegen, dem Publikum zeigen durften. Außerdem galt sie nicht für Kindervorstellungen und für die Nebenspielstätten. Versuche, die Zuschauerreaktionen im Theater zu kontrollieren und zu kanalisieren, hat es überall und immer wieder gegeben. Bemerkenswert am Vorhangverbot des Burgtheaters erscheint indes, dass es beinahe 200 Jahre durchgehalten wurde. Erst 1983 verfügte, nach langen Diskussionen, der damalige Unterrichtsminister Helmut Zilk seine Aufhebung. Wie Karin Bergmann kam auch Hermann Beil 1986 mit Klaus Peimann ans Burgtheater und wirkte hier an dessen Seite 13 Jahre lang als Chefdramaturg und Co-Direktor. Als gebürtiger Wiener und vielgereister Theatermann kannte er das Burgtheater indes auch schon vorher aus diversen Besuchen und hat zum rituellen Beklatschen des geschlossenen Vorhangs, das er dort erleben durfte, eine klare Meinung. Da entsteht natürlich eine falsche Stimmung. Nicht am Schluss kann man sich bei den Schauspielern nicht bedanken und die Schauspieler können sich nicht beim Publikum bedanken. Nicht? Und man kann nicht sozusagen seine Freude äußern oder auch sein Missfallen äußern. Wobei ich kannte Schauspieler, die das nicht gut fanden, dass es abgeschafft wurde, weil es eben wunderbar ist, in der Garderobe zu sitzen und noch immer endlos den Beifall zu hören, aber man muss sich nicht verbeugen. Einer davon war der heutige Burgtheater-Doyen Michael Heltau, wie Stefan Bachmann überrascht feststellen durfte. Dieses Vorhangverbot gab es bis 1983. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe mit Michael Heltau über diese Zeit gesprochen. Er ist selber darauf zu sprechen gekommen und hat gesagt, das Ensemble war geteilter Meinung. Die Jüngeren waren eher natürlich dafür und die Älteren waren eher dagegen, es abzuschaffen. Und ich wusste ja, dass Michael Heltau damals zu den Jüngern gezählt hat. Er hat gesagt, ja, und auf welcher Seite waren sie? Und dann sagt er, ja, natürlich auf denen, die dagegen waren, es abzuschaffen. Und da war ich kurz sehr, sehr erstaunt. Und dann höre ich mich selber sagen, ich verstehe absolut, was sie damit meinen und kann das nur gutheißen. Und das klingt jetzt vollkommen irre, aber das ist natürlich irgendwie absurd, aber gleichzeitig ist das auch das Spezifikum dieses Hauses, dass es voller Rituale ist, die sozusagen von außen gesehen teilweise wirklich ans Bizarre grenzen und merkwürdig anmuten, aber eben auch die Einzigartigkeit dieses Hauses ausmachen. Tatsächlich stößt man auf überraschend geteilte Meinungen zum Vorhangverbot, selbst unter SchauspielerInnen, die viel zu jung sind, um je unter ihm gespielt zu haben. Nach der Aufführung gleich in der Garderobe zu verschwinden und den Beifall nur auf die Entfernung zu hören, für Mavi Hörbiger fühlt sich das zwar absurd an, aber... Ja, aber auch angenehm. Manchmal ist ja Applaus auch das Unangenehmste am Stück irgendwie. Ich bin kein guter Verbeuger, sagen wir es so. Es gibt Leute, die zelebrieren das und können das ganz toll und denen bringt das wahnsinnigen Spaß. Ich finde es immer noch, frage ich mich immer, bin ich jetzt noch die Figur, bin ich jetzt ich selber? Was ist sozusagen das Spiel, was ich jetzt mit meinem Publikum habe? Danke für den Applaus, aber bedanken darf man sich ja auch nicht. Warum verbeuge ich mich eigentlich vor meinem Publikum? Ist ja auch eigenartig. Ausgerechnet das Burgtheater mit seiner außerordentlichen Verehrung für die Bühnenakteure diesen die Beifallsbekundung im Anschluss an den Auftritt verweigerte, mutet zunächst widersprüchlich an. Vielleicht muss man es in einem Zusammenhang sehen mit sakralen Neigungen, die dem Theater im katholischen Österreich gerne nachgesagt wurden. Hermann Beil hält eine solche Theaterfrömmigkeit in Wien jedenfalls für sehr verbreitet. bei den Menschen, die ins Theater gehen, die reden darüber und erzählen, du, das ist eine tolle Aufgabe, das muss ich, und der Schauspiel ist ja toll, geh da rein. Nicht? Also das ist meine Erfahrung. Nicht? Ich habe das ja einmal auch begründet, dass das einen religiösen Grund hat. Als Herr Sucher in Hamburg festgestellt hat, dass das Schauspielhaus leer ist, war er ganz entsetzt und hat in der Süddeutschen Zeitung sofort eine Diskussion darüber entfacht, weil er festgestellt hat, Theater ohne Publikum ist kein Theater, und wollte gleich eine Diskussion darüber und wollte auch, dass ich etwas dazu sage. Sage ich, warum? Das ist doch eine Binsenwahrheit. Theater ohne Publikum gibt es nicht. Ja, Sie müssen darüber schreiben. Und dann habe ich nachgedacht, warum gehen in Wien die Leute ins Theater? Es hat einen religiösen Grund. Es sind die guten Werke. Auch Theaterbesuch ist Nächstenliebe. Und die guten Werke kann man dann vor dem jüngsten Gericht in die Waagschale werfen. Ich kannte einen, er ist leider gestorben, einen Zuschauer, der fast jeden Tag ins Theater ging. Und er hat wahrscheinlich ein Habenkonto von 10.000 Theaterbesuchen. Und hier, mein Herr, sehen Sie unser Burgtheater, die erste Bühne deutscher Zunge. Diesen sachdienlichen Hinweis erhielt der innerlich schmunzelnde Hermann Beil von einem Wiener Taxifahrer, als er einst zu Vorbereitungen für die Peimann-Intendanz in der Stadt weilte. Es ist dies die Variation der alten Geschichte vom ausgeprägten Theaterenthusiasmus der Wienerinnen und Wiener und von dessen tiefer Verankerung auch in breiteren Bevölkerungsschichten. Aber stimmt diese alte Geschichte vom Burgtheater als Common Sense und sozialem Begegnungsort auch 40 Jahre später noch? Auch in Österreich bilden sich Tendenzen starker gesellschaftlicher Polarisierung seit langem in Wahlergebnissen ab, stellt sich immer drängender die Frage, was kulturelle Einrichtungen wie Theater tun können, auch und gerade jene Menschen noch zu erreichen, die sich aus der alten demokratischen Mitte der Gesellschaft verabschiedet haben. Was diesbezüglich die Reichweite des Burgtheaters betrifft, möchte sich dessen Direktor seinen Optimismus dennoch nicht nehmen lassen. Also wenn man im Fall vom Wiener Publikum von einer Bubble sprechen würde, dann wäre es eine riesige Bubble. Dann würde ich sagen, dann ist schon fast die ganze Stadt eine Bubble. Also ich kenne keine andere Stadt, in die die Theaterbegeisterung ja quasi schon in die Gene so eingraviert ist wie hier in Wien. Also das gehört einfach zum Leben vieler Menschen dazu, dass man ins Theater geht. Dass jeder, der irgendwie halbwegs kulturell interessiert ist, geht auch ins Theater und will natürlich auch mitreden und will natürlich die eine oder andere Inszenierung auch nicht verpasst haben. Es gibt eine sehr, sehr emotionale Verbindung zum Theater, und die äußert sich dann eben in großer Begeisterung oder auch fürchterlicher Ablehnung. Aber es ist nie unemotional, was ich immer einen ganz wichtigen Indikator finde. Also das Theater ist niemals egal hier. Es gehört einfach dazu. Und der andere Teil der Frage natürlich ist, erreichen wir wirklich alle, die wir gerne noch erreichen würden? Und da kann man auch ganz klar sagen, natürlich nicht. Ja, das wird immer auch ein Traum bleiben, ja, dass man wirklich bis in jede Schicht hinein, ja, die Leute fürs Theater begeistert. Aber trotzdem glaube ich, es färbt ab. Und ich glaube, dass das Theater hier sogar abfärbt auf Menschen, die nicht ins Theater gehen, die auch das als etwas Positives wahrnehmen, dass es das gibt. Ja, das ist vielleicht nur die halbe Miete, aber immerhin ist es schon was. Und deswegen ist es, glaube ich, für Theaterleute auch sehr erstrebenswert und so einzigartig und toll, wenn sie hier in Wien Theater machen können. Die Einschätzung, dass Wien wegen der Begeisterungsfähigkeit seines Publikums zu allen Zeiten eine große Anziehung auf Theaterschaffende ausgeübt habe, liest man häufig. Sie ist aber auch nicht unwidersprochen geblieben. Die Wiener sind wohl Leute, die gerne abschießen, aber nur im Theater, schrieb kein Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart 1781 in einem Brief an seinen Vater Leopold. Der Verdacht liegt nahe, dass Mozart mit diesen Worten freilich weniger das allgemeine Publikum adressierte, als auf eine Instanz abzielte, die gleichfalls vom Mythos der Theaterstadt Wien nicht wegzudenken ist, die Wiener Theaterkritik. Zu Mozarts Zeiten war das Burgtheater noch keine reine Sprechbühne, sondern spielte unter anderem auch Opern. So ergab es sich, dass 1786 im alten Burgtheater am Michaelerplatz seine Hochzeit des Figaro zur Uraufführung und Mozart tatsächlich auch persönlich mit der berüchtigten Wiener Kritik in Berührung kam. Die Wiener Realzeitung berichtete äußerst begeistert von Mozarts neuer Oper, lässt in ihrem Bericht aber anklingen, dass andere Blätter deutlich weniger freundlich mit ihm umgegangen seien. Das Publikum wusste am ersten Tage nicht eigentlich, wie es daran war. Es hörte manches Bravo von unparteiischen Kennern, aber ungestüme Bengel im obersten Stockwerke sprengten ihre gedungenen Lungen nach Kräften an, um mit ihren St und Pst Sänger und Zuhörer zu betäuben. Und folglich waren am Ende des Stücks die Meinungen geteilt. Einige Zeitungsschreiber beliebten zu erzählen, Herrn Mozarts Oper habe ganz und gar nicht gefallen. Es lässt sich erraten, von welcher Art Korrespondenten sein müssen, die dergleichen offenbare Lügen in den Tag hineinschreiben. Alfred Polger, Robert Musil, Hermann Bahr, Egon Friedell. Auf dem Höhepunkt der Herrlichkeit der Wiener Theaterkritik Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Namen derer, die hier über das Theater schrieben, mindestens so illuster wie jene, die für das Theater schrieben. Eine gewisse Tendenz zum Tendenziösen, die schon in der Figaro-Rezension anklingt, habe die Wiener Kritik dennoch nie ganz abgelegt, beklagt jedenfalls Hermann Beil. Das Problem der Wiener Theaterkritik ist, dass oft hinter einer Kritik eine Absicht steht, jemanden hochzujubeln oder runterzumachen und nicht die Aufführung zu beurteilen. Aber Wien ist für mich eine Stadt, wo die Theaterkritik gar nicht so entscheidend ist. Entscheidend ist, das ist meine Erfahrung, was das Publikum denkt. Und das Stadtgespräch oder das Gespräch der Leute, die ins Theater gehen, ist wichtig, was die über die Aufführung erzählen. Also deswegen ist es wichtig, dass wenn eine Premiere ist, dass das Stück möglichst schnell gespielt wird, oft gespielt wird, weil in Wien gibt es viele Menschen, die möglichst alles gesehen haben möchten, egal was die Kritik drüber schreibt, ich will es selbst gesehen haben, nicht? Und dadurch entsteht eine ganz andere Umlauf, ja, und in Wien, das Theater ist dort noch Gesprächsthema. Es gibt weniger Kritiken. Doch weniger Kritiker. Wolfgang Kralitschek zählt zu den profiliertesten Wiener Theaterkritikern unserer Tage. Seit fast 40 Jahren begleitet er das hiesige Theaterleben, lange Zeit vor allem für die Wochenzeitung Falter sowie für verschiedene deutsche Medien. Seine Anfänge als Kritiker fielen zeitlich ziemlich exakt zusammen mit dem Aufbruch des Burgtheaters unter Peymann und Beil und den Kämpfen, die damals deswegen ausgetragen wurden. Wie hat sich die Wiener Theaterkritik in seinen Augen seitdem verändert? Und welche Rolle kann sie noch spielen in Zeiten, da in Wiener Kaffeehäusern zwar noch auffällig viele gedruckte Tageszeitungen ausliegen, aber natürlich auch in Österreich der ökonomische Druck auf das traditionelle Pressewesen zunimmt? Sie hat sich insofern einmal stark verändert, dass sie sich stark reduziert hat, jetzt quantitativ allein. Also es gibt auch weniger Kritiker. Also es gibt der Trend geht ja irgendwie zum Allrounder. Ja, der sind so eben Kolleginnen und Kollegen, die halt auch über Theater schreiben. Es gibt also kaum noch Spezialisten. Was auch wiederum wirtschaftliche Gründe hat natürlich, aber auch damit zusammenhängt, dass das eben nicht mehr so wichtig ist. Ne? Also früher war das irgendwie ganz klar, dass so eine Zeitung sich an Theaterredakteur leistet. Das ist einfach, weil es einfach notwendig war. Ne? Und deswegen, und dieses Allroundertum, das, das sehe ich schon auch kritisch. Ja. Natürlich kann jeder, der irgendwie begabter Schreiber ist, kann eine Theaterkritik schreiben. Ne? Aber der hat halt nicht sein ganzes Leben mehr oder weniger sich dem verschrieben und sich mit dem beschäftigt. Das ist schon auch ein gewisser Niedergang. Ja. Also Niedergang ist ein Verlust. Ja. Also das, aber der korreliert auch mit dem Standing vom Theater, nicht? Weil sonst wäre das gar nicht möglich. Stichwort Allroundertum. Dass das Treffen mit Wolfgang Kralitschek im Café Weidinger am Wiener Gürtel stattfindet, ist nicht ganz ohne Hintersinn. In Zeiten rückläufiger Nachfrage nach Theaterkritiken hat er sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber, dem Kurier, gleichsam ein zweites Standbein mit einer Kaffeehauskolumne aufgebaut. Die Frage, wo man in der Kaffeehausmetropole Wien nach dem Burgtheater noch hingeht, bringt ihn in postpandemischen Jahren immer früherer Schließzeiten dennoch fast ins Schwimmen. Wo geht man hin? Früher, manche Kenner gingen in die Kantine, aber das, glaube ich, das geht dann nicht wirklich. Durch das Burgtheater kommt man dann nicht wirklich rein. Sonst würde ich sagen, vielleicht dann, man muss halt ein bisschen 10 Minuten gehen, und kann man ins Café Eiles gehen oder ins Café Rathaus dahinter. Also das ist auch nicht so weit. Aber Kaffeehaus ist schon ein guter Ort, um eine Aufführung nachher zu besprechen. Für die Burgtheatermitglieder früherer Tage beantwortete sich die Frage nach dem großen Braunen oder kleinen Schwarzen zu allen Tageszeiten beinahe von selbst. Wozu schließlich hatte das Burgtheater, Wiens eleganteste und größte Café-Lokalität, unmittelbar vor seiner Tür? Unter diesem Claim hatte der Fabrikantensohn Franz Landmann 1873 mitten zwischen Weltausstellung, Börsencrash und Choleraepidemie das nach ihm benannte Kaffeehaus am Franzensring eröffnet. Ob Franz Mitterwurzer oder Attila Hörbiger, Paula Wesseli oder Oskar Werner. Von zahllosen Burgstars ist bekannt, dass sie regelmäßig schräg links neben dem Theater im Landmann verkehrten und damit dessen langjähriges Image als Künstler und Prominentencafé mitprägten. Naja, die Eltern haben 1976 das Landmann übernommen und da haben sie es auf die Tassen noch draufgeschrieben, Kaffee Landmann beim Burgtheater. Ich würde mal so sagen, das ist so um 1990 haben wir dann unsere eigene Jahreszahl draufgeschrieben, so wie in 1873 ist jetzt unser Claim. Erinnert sich dessen heutiger Chef Bernd Querfeld und versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass das Landmann zumindest an diesem Standort freilich älter ist als der große Nachbar. Naja, es ist interessant, weil wenn man in die Geschichte schaut, sieht man, dass die Eröffnung des Café Landmann 7 Jahre vor der Grundsteinlegung des Burgtheaters war. Das heißt, 15 Jahre später wurde es eröffnet, also das Landmann ist 1873 eröffnet worden und hat dann 15 Jahre lang entweder auf einen leeren Bauplatz gesehen oder eben auf eine Großbaustelle. Sehr interessant eigentlich. Mittlerweile ist man beim Landmann denn auch so selbstbewusst, Wien 1873 auf das Geschirr zu schreiben. Für die Identität des Hauses wurde die Nähe zum Burgtheater ab 1888 aber natürlich absolut richtungsweisend. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Das Landmann war früher Richtung Ringstraße ausgerichtet. Das heißt, der Haupteingang war ja zur Ringstraße hinaus. Aber der Haupteingang des Landmanns hat sich von der Ringstraße weggedreht Richtung Burgtheater. Das hat mehrere Gründe. A, wahrscheinlich, weil die Baustelle fertig war. Und B, weil vorne die Südseite ist und das halt ganzjährig der Gastgarten von der Sonne beschienen ist und die Windverhältnisse vorne besser sind als an der Ringstraße. Aber das Landmann hat sich eigentlich eingangsmäßig zum Burgtheater hin orientiert. Ja? Und damit sind die beiden Institutionen noch ein Stückchen zusammengerückt, obwohl die Entfernung ja gar nicht groß ist. Es ist ein schönes Bild, die Geschichte des Burgtheaters beim Kaffeehaus gegenüber beginnen zu lassen, wo man 15 Jahre lang auf das staubige Getriebe der Baustelle schaute und darauf wartete, dass sich der Vorhang hebe. Aber historiografisch ist sie natürlich inkorrekt. Die Wurzeln des Burgtheaters liegen, auch räumlich, direkt bei der Hofburg. Und sie reichen noch etwas tiefer, als aktuelle Jubiläen nahelegen. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf den Entwurf für ein Friedensabkommen verständigt. Premierminister Sharif schrieb auf X: Beide Seiten hätten einer endgültigen Fassung zugestimmt. Nun arbeite man gemeinsam daran, die nächsten Schritte zu finalisieren. Irans Außenminister Araghchi sagte im Staatsfernsehen, es sei noch nichts unterzeichnet und es könne auch noch Änderungen geben. Angestrebt werde ein Ende des Krieges an allen Fronten, was die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon einschließe. Aus Washington gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Medien zitierten lediglich einen US-Regierungsvertreter, wonach man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer baldigen Unterzeichnung ausgehe. Widersprüchliche Angaben hatte es zuletzt vor allem über die jeweiligen Zugeständnisse gegeben. Das US-Justizministerium hat die Übernahme des Medienriesen Warner Brothers durch Paramount genehmigt. Wie Vertreter des Justizministeriums mitteilten, hat die Kartellabteilung keine Wettbewerbsbedenken zu dem 111 Milliarden Dollar Deal. Damit fällt eine zentrale Hürde der Fusion. Die rechtliche Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Bundesstaat Kalifornien prüft den Zusammenschluss nach Informationen des Nachrichtenportals Politico weiter und könnte ihn per Klage stoppen. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot für das gesamte Unternehmen samt der Fernsehsender aus, darunter auch CNN. Kritiker befürchten, dass der Nachrichtenkanal unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Paramount wird von dem Filmproduzenten David Ellison geführt. Sein Vater ist der Oracle-Mitbegründer Larry Ellison, der in gutem Kontakt zu US-Präsident Trump steht. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den größten Börsengang der Geschichte absolviert. Der Kurs schloss an der US-Technologiebörse Nasdaq mit einem Plus von 19% bei gut 161 Dollar. Der offizielle Ausgabepreis hatte bei 135 Dollar gelegen. Auf Basis des heutigen Schlusskurses wird SpaceX nun mit rund 2,1 Billionen Dollar bewertet. Dadurch stieg der Konzern auf Anhieb zum siebtwertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA auf und sammelte knapp dreimal so viel frisches Kapital ein wie der saudische Ölkonzern Aramco beim bisherigen Rekordbörsengang im Jahr 2019. Zugleich avancierte Gründer und Miteigentümer Elon Musk zum ersten Dollar-Billionär der Geschichte. Ein Hilfsschiff aus Kolumbien hat das seit Monaten von einer US-Blockade betroffene Kuba erreicht. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, ist das Marineboot im Hafen der Hauptstadt Havanna eingefahren. Der Regierung aus Bogotá zufolge liefert es Lebensmittel, Medikamente, Krankenhausbedarf und Solarpaneele. Die US-Regierung strebt einen Machtwechsel in dem seit 1959 kommunistisch regierten Kuba an. Dazu blockiert sie seit Jahresbeginn auch fast alle Öllieferungen, was unter anderem zu großflächigen Stromausfällen führt. Auch sind Lebensmittel und Medikamente knapp. In London findet heute die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour für König Charles III. Statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen Soldaten der britischen Infanterie- und Kavallerieregimenter sowie zahlreiche Musikchors teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Kunstflug der Royal Air Force verfolgen. Der Geburtstag britischer Monarchen wird, unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag, traditionell im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter zu erwarten ist. König Charles wird im November 78 Jahre alt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat es im ersten Spiel des Tages folgendes Ergebnis gegeben: Kanada, Bosnien-Herzegowina 1:1. Im zweiten Spiel treffen die USA und Paraguay aufeinander. Anpfiff ist um 3 Uhr früh unserer Zeit. Das Wetter: nachts stark bewölkt, zunehmend in den Osten und Südosten verlagernde Niederschläge. Temperaturrückgang auf 16 bis 10 Grad, am Tage in der Nordosthälfte wolkig und zahlreiche Schauer, vereinzelt mit Gewittern, nach Südwesten zunehmend heiter und meist trocken, 17 bis 28 Grad mit den höchsten Werten an Ober- und Hochrhein. Die weiteren Aussichten am morgigen Sonntag im Norden und Osten wechselhaft mit Schauern. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Große Bühne für großes Theater, eine lange Nacht über das Wiener Burgtheater, eine Sendung von Robert Sollig. 250 Jahre Burg, wie die Webseite des Theaters heuer stolz verkündet, sind für ein Schauspielhaus fraglos ein beachtliches Datum. Es ist in diesem Fall aber auch recht anfechtbar. Der heutige Standort ist deutlich jünger. Die Institution und auch der Name sind dafür sogar noch um einiges älter als ihre Erhebung zum Deutschen Nationaltheater, an die man in diesem Jubiläumsjahr erinnert. Stefan Hulfeld, Professor für Theatergeschichte an der Universität Wien, zeigt sich von dieser Zeitrechnung deswegen auch keineswegs voll überzeugt. Die Burg hat mal irgendwie begonnen, dieses Jahr 1776 zu feiern. Und als Historiker muss man das mal zur Kenntnis nehmen. Hätte ich die Aufgabe, ein Jubiläumsjahr zu definieren, ich glaube nicht, dass ich auf das Jahr 1776 käme. Auf welches aber dann? Eine Stunde Null des Theaterbetriebs an der Wiener Hofburg lässt sich kaum ermitteln. Reisende Schauspielertruppen hatten hier vermutlich schon immer aufgespielt. Einen wesentlichen Einschnitt markiert jedoch 1740 der Amtsantritt von Erzherzogin Maria Theresia, die den Spektakeln fortan einen festen Rahmen, das hieß auch und vor allem ein ständiges Domizil gab. Dieses bestand aus dem bereits erwähnten Ballhaus am Michaelerplatz, in dem bis dahin vor allem eine altertümliche Form des Tennis gespielt worden war und das nun für die Anforderungen eines dauerhaften Bühnenbetriebs umgebaut wurde. Eröffnet wurde das seitdem sogenannte Theater nächst der Burg 1748 feierlich mit Christoph Willibald Glucks Opera Seria Semiramide Reconosciuta. Nomen est omen. Baulich war es direkt mit der Hofburg verbunden. Dass es hier gleichwohl nicht länger darum gehen konnte, nur sie und ihren Hofstaat zu amüsieren, davon künden die 1200 Plätze, die bei jeder Aufführung fein sortiert nach gesellschaftlicher Rangordnung, der Hof im ersten Rang, die Beamtenschaft darüber, das einfache Volk im Parterre, gefüllt werden wollten. Für Stefan Hulfeld lag Maria Theresias Theaterkonzept eine für die Zeit der Aufklärung typische Mischkalkulation zugrunde. Die Gesichtspunkte quasi des Habsburg-Hauses waren ja meistens irgendwie zunächst auf die eigenen Vergnügungen gerichtet. Und dann hat man sich zweitens noch überlegt, was da die Untertanen irgendwie davon mitnehmen können sollen. Da hat man weniger ans Vergnügen gedacht, sondern hat eher überlegt, sofern die einige Stunden Freizeit immer noch im kontrollierten Raum des Theaters verbringen, wie viel besser ist das, gemessen daran, wenn wir sie gar nicht sehen. Also von daher war schon auch so ein gewisser Kontrollgedanke eigentlich in dieser von der Aufklärung schon inspirierten Theaterbegeisterung mit drin, wie das in vielen Schriften der Zeit heißt, besser ins Theater gehen, als sich zu Hause dem Alkoholismus irgendwie ergeben. Ob das Theater historisch wirklich ein Fortschritt war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ökonomisch funktioniert hat es eher nicht. Die Wienerinnen und Wiener zog es reihenweise lieber zur Konkurrenz der Vorstadtbühnen wie dem Kärntner Tortheater mit seinem Possen- und Stegreifspiel. Selbst der Wiener Adel zog die dort gegebenen Hanswurst-Tiaden oft den Burggastspielen der italienischen oder französischen Ballett- und Opernkompanien vor. Als Josef II. Das Burgtheater 1776 zum Deutschen Nationaltheater erklärte, war das insofern weniger eine Auszeichnung als schlicht dessen Rettung vor dem Konkurs. Die freilich hatte ihren Preis. Als Hofbeamte seiner Majestät hatten die Schauspielerinnen und Schauspieler nächst der Burg nun zwar ein geregeltes Auskommen. Was auf der Bühne zu sehen sein sollte, bestimmte nun aber der Geldgeber. Vor allem regelmäßige deutsche Stücke und originalgetreue Übersetzungen zur Hebung von Geschmack und Sitten. Dieses aufklärerische Programm ist rückblickend keinesfalls einhellig positiv bewertet worden. Der so einflussreiche wie streitbare Schriftsteller und Kritiker Hermann Bahr hat in seinem 1920 vorgelegten Buch Burgtheater vor allem die in ihm angelegte Unterwerfung des Schauspielers unter die Autorität des Dichters im 18. Jahrhundert scharf kritisiert und zum Geburtsfehler des Burgtheaters erklärt. Aus dem Hass gegen den Hans Wurst, den autonom gewordenen Schauspieler, entsteht es als ein Versuch der Literaten, selber auch einmal autonom zu sein. Der Dichter, alleingelassen, verkriecht sich in das regelmäßige Stück. Sein Selbstbewusstsein scheint gering. Er ruft die Moral zur Hilfe. Das Volksfest wird zur Sittenschule. Dem Zauberer folgt der Schulmeister. Die moderne Theatergeschichtsforschung urteilt über Josephs Theaterreform etwas gnädiger. Stefan Hulfeld macht in ihr allerdings gleichfalls eine problematische, vor allem politisch repressive Agenda aus. Da ging es ja vor allem darum, dass Josef II. Die gloriose Idee hat, von oben, von der Aristokratie weg, diese sehr bürgerlich geprägte Idee des Nationaltheaters zu kapern. Das ist eigentlich natürlich ein cleverer Schachzug gewesen für alle bürgerlichen Emanzipationshoffnungen. War es eigentlich keine so gute Idee, weil das ja dann auch mit verstärkter Zensur zusammenhing. Vorher hat es immer Zensur gegeben, logischerweise, nur war sie noch nicht so perfektioniert, wie das dann in einem Betrieb, bei dem die Schauspieler selbst Hofangestellte sind, sich tatsächlich auch irgendwie eben eine Kontrolle durchführen lässt. In den Zusammenhang dieser obrigkeitsstaatlichen Kontrollwut über das Theater gehört außerdem auch in diese Zeit fallenden Vorhangverbot noch ein weiteres theaterhistorisches Kuriosum, der sogenannte Wiener Schluss. Per kaiserlichem Dekret war, ebenfalls ab 1776, verfügt, dass Stücke am Burgtheater ein glückliches Ende haben sollten, um die kaiserlichen Zuschauer nicht in schlechter Stimmung zu entlassen. Romeo und Julia oder Hamlet und Ophelia lebten hier also fortan glücklich bis ans Ende ihrer Tage, beziehungsweise zumindest bis 1790, als Josef II. Starb und dieses Dekret wieder aufgehoben wurde. Angesichts dieser verschiedensten Einflussnahmen erscheint es fast erstaunlich, dass ein Ständekonflikte thematisierendes Werk wie Mozarts auf Beaumarchais zurückgehendes Le Nozze di Figaro 1786 relativ unbeanstandet über die Bühne des Burgtheaters gehen konnte. Mit Opern allgemein war es hier erst 1810 vorbei. Für Stefan Hulfeld dennoch eine Spätfolge der josephinischen Reformen. Wenn Josef II. Sagt, da soll jetzt auch die deutsche Komödie ihren Platz finden, heißt das nichts anderes, als dass die Ausdifferenzierung von Musiktheater, Sprechtheater, Ballett zu wirken beginnt. Nicht sofort und nie konsequent. Aber der Prozess quasi ist in Gang gesetzt und der geht dann im 19. Jahrhundert ganz wesentlich weiter. Und das Burgtheater war eines der ersten Theater, das sich darauf spezialisiert hat, wirklich ein sogenanntes Sprechtheater zu sein. Also die langweiligste Gattung aus der Sicht einer Mehrheit der Menschen. Dass das Burgtheater mit seinem Bildungsauftrag im 19. Jahrhundert dennoch zunehmend besser durchdrang, hat mit einem begabten Wiener Kulturmanager zu tun, den es 1814, also im Jahr des Wiener Kongresses, zu seinem Leiter berief. Josef Schreivogel brachte die Empfehlung einer langjährigen Zusammenarbeit mit Friedrich Schiller und tatsächlich auch eine Vorliebe für die Dramen der Weimarer Klassik mit an den Michaelerplatz. Daneben setzte er aber auch auf jüngere, weniger etablierte Autoren. Neben Heinrich von Kleist, dessen Prinz Friedrich von Homburg hier 1821 skandalträchtig uraufgeführt wurde, war dies insbesondere Franz Grillparzer. Fast alle von Grillparzers wichtigen Dramen, von Sappho über das Goldene Vlies bis zu König Ottokars Glück und Ende, entstanden für das Burgtheater und machten ihn auch über seinen Tod hinaus zu dessen erstem Hausdichter. Schreivogels Wirken fand Gnade selbst vor dem scharfen Urteil Hermann Bahrs, für den mit Schreivogel sogar erst die eigentliche Geburtsstunde des Burgtheaters schlug. Zu Ende ging dessen Ära 1832, angeblich im Krach mit dem für die Theaterverwaltung zuständigen Hofbeamten, der ihn, so Bahr, mit solcher Eile hinauswarf, dass sein Regenschirm stehen blieb. Das Burgtheater lebt seitdem davon, dass von Zeit zu Zeit immer wieder einer diesen vergessenen Regenschirm nimmt. Bevor mit Heinrich Laube 1849 neuerlich ein großer Theatername nach Schreivogels Regenschirm greifen konnte, schall durch Wien erst einmal der Lärm anderer Hieb- und Stich-, aber auch Schusswaffen. Die Aufbrüche des Jahres 1848 gingen selbst an Österreich nicht spurlos vorüber. Unter dem neuen Kaiser Franz Josef I. wurden die meisten zwischenzeitlichen Errungenschaften der Märzrevolution, wie die Abschaffung der Zensur, zwar wieder rückabgewickelt. Konkret für das Burgtheater sieht Stefan Hulfeld in der Konsequenz dennoch einige bürgerliche Freiräume entstehen. Das Jahr 1848 mit den paar Monaten Revolution und mit den paar Monaten Zensurfreiheit war hier sicherlich eine Zäsur, bei der deutlich geworden ist, dass eben jetzt mit dem Erwachen des Bürgertums rund um 1848 schon eine Art von Erwartungshaltung gegeben war, dass sich Theater auch mit der Gegenwart auseinandersetzt. Und das hat man immerhin sowohl im Habsburghaus als auch den vermittelnden Instanzen erkannt und hat eigentlich einen ausgekochten Liberalen, nämlich Heinrich Laube, zum Direktor erhoben. Und dem ist es natürlich wieder gelungen, mit gewissen Spielplanentscheidungen, aber auch mit einer veränderten Spielpraxis hier wieder Boden gut zu machen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ausgerechnet in dem Moment, da das Burgtheater unter Laube erstmals in seiner Geschichte die überregionale Ausstrahlung entwickelte, die es immer angestrebt hatte, fiel der Nationaltheaterbegriff aus politischen Gründen weitgehend hinten runter. Die Hinausdrängung Österreichs aus dem neu gebildeten Deutschen Reich führte zu einer Neuorientierung nach Südosten und zur Erfindung des KUK-Vielvölkerstaates. Nicht bremsen konnte das indes die Entwicklung Wiens zur Weltstadt, in deren Zuge sich die Stadt stadtplanerisch grundlegend neu erfand. Zentrales Bauprojekt war dabei die Ringstraße, welche die alte Stadtbefestigung ersetzte und damit auch die Wiener Theatertopographie umwälzte. Das alte Theater nächst der Burg am Michaelerplatz musste weichen für einen Ausbau der Hofburg, während auf dem Ring ein Filetgrundstück reserviert wurde für einen repräsentativen Theaterneubau, mit dem die Theatermetropole Wien endlich auch äußerlich auf der Höhe der Zeit anzukommen sich anschickte. Mit Gottfried Semper und Karl von Hasenauer lag das Projekt Burgtheaterneubau in den Händen eines erprobten Architektengespanns, das in Wien bereits für den opulenten Entwurf von Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum und den Ausbau der Hofburg verantwortlich zeichnete. Diesmal endete die Zusammenarbeit jedoch in einem Zerwürfnis. Streitpunkt war wohl der Zuschauerraum. Während Altrevolutionär Semper eine antikisch-demokratische Theaterarchitektur vorschwebte, setzte sich Hasenauer letztlich mit einem eher konventionellen Logentheater durch, in dem nur oben auf dem vierten Stock die Galerie noch auf das antike Vorbild verwies. In der äußeren Erscheinung, übrig von Sempers ursprünglichen Plänen, blieb nur der amphitheatral anmutende Rundbau, vor den Hasenauer am Schluss freilich auch noch eine neobarocke Kirchenfassade setzte. Was immerhin zu der sakralen Aufladung passte, die das Burgtheater nicht erst hier erfuhr. Über den Auszug aus den alten Räumen liest man bei Stefan Zweig: Als das alte Burgtheater, in dem Mozarts Hochzeit des Figaro zum ersten Mal erklungen, demoliert wurde, war die ganze Wiener Gesellschaft wie bei einem Begräbnis feierlich und ergriffen in den Räumen versammelt. Kaum der Vorhang gefallen war, stürzte jeder auf die Bühne, um wenigstens einen Splitter von den Brettern, auf denen ihre geliebten Künstler gewirkt, als Reliquie nach Hause zu bringen. Und in Dutzenden von Bürgerhäusern sah man noch nach Jahrzehnten diese unscheinbaren Holzsplitter in kostbarer Kassette bewahrt, wie in den Kirchen die Splitter des Heiligen Kreuzes. Dass die Wienerinnen und Wiener mit dem 1888 eröffneten neuen Burgtheater am Ring anfänglich fremdelten, hatte neben sentimentalen durchaus handfeste bauliche Gründe. Abgesehen von seiner enormen Größe war der Zuschauerraum von Hasenauer kein klassisches Hufeisen, sondern besaß die geschwungene Form einer Lyra. Das Beizeichen des Gottes der Künste Apollon als Vorlage für den Grundriss eines Theaters. Das mochte symbolisch Sinn ergeben, erwies sich allerdings von den Sichtlinien wie auch akustisch als Fehlkonstruktion. Der Volksmund spottete: Im Rathaus hört man nichts, im Parlament sieht man nichts, im Burgtheater hört und sieht man nichts. Und die Wiener Presse ätzte nicht minder: Will man das Burgtheater, diese unvergleichliche Zierde Wiens, noch retten, so ergreife man die energischsten Maßregeln. Entweder man baue ein neues Haus, das billig herzustellen wäre, oder man baue den eigentlichen Theaterraum des verhängnisvollen Hauses so gründlich um, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Schneller als an den in nur 9 Jahren gründlich umgebauten Zuschauerraum hatte sich das Publikum an das prachtvolle Entree gewöhnt, das jeden Theaterbesuch hier festlich rahmte. Das Prunkstück bildeten zweifellos die bereits gewürdigten, von den Klimts gestalteten Feststiegen, deren eine, die Kaiserstiege, allein dem Monarchen vorbehalten war. Heute kann ein jeder und eine jede in geführten Touren die Deckengemälde studieren, die von der griechischen Tragödie über die Shakespeare-Bühne bis zur Blütezeit der französischen Klassik einen Bogen durch die europäische Theatergeschichte schlagen und gleichzeitig überraschende Einblicke in die Ahnengalerie des Burgtheaters eröffnen. Das zweite Bild, eben das direkt in der Mitte oder halt das große im Zentrum, das ist das Dionysos-Theater in Athen. Es wird Antigone von Sophokles aufgeführt. Und was auch sehr interessant ist in diesem Bild, es kommen zwar eben so antikisierte Themen vor, jedoch werden diese auch mit zeitgenössischen Themen oder mit zeitgenössischen Personen in Verbindung gebracht. Und die Person, die sich unter Sophokles befindet, auf der linken Seite, nicht die in weiß, sondern die dahinter, die im Profil zu uns steht, das ist Charlotte Volta. Charlotte Volta. Kaum eine Heroine des 19. Jahrhunderts schlug die Wienerinnen und Wiener vergleichbar in den Bann. Beeindruckt schildert Stefan Zweig, wie die Köchin im Hause seiner Eltern in Tränen ausbrach, als sie vom Tod der Volta erfuhr, obwohl sie selbst nie einen Schritt über die Schwelle des Burgtheaters gesetzt hatte. Seit 1862 an der Burg engagiert, wurde die Volta vor allem als Tragödin gefeiert. Als ihre Paraderolle galt Goethes Iphigenie, in deren Kostüm sie nach ihrem Tod 1897 sogar beerdigt wurde. Es ist also nicht ohne Hintersinn, dass die Künstler der Künstlerkompanie sie in einer antiken Rolle verewigten. Die Volta ist bei weitem nicht die einzige Burgaktrice, die es auf das Deckenfresko der Kaiserstiege schaffte. Mit einer Kollegin an ihrer Seite hat es dabei eine besondere Bewandtnis. Und die Person, die zu uns runterblickt, in weiß gekleidet, das ist noch ein bisschen interessanter, denn das war auch eine sehr bekannte Schauspielerin, die Katharina Schratt, aber die war auch für was anderes bekannt. Denn die war nämlich die Geliebte des Kaisers Franz Josefs. Also der Kaiser ist hineingekommen, hat hinaufgeblickt und hat direkt seine Geliebte gesehen. Also das war ganz praktisch. Glaubt man den Theaterannalen, dann hat er sie oft gesehen, denn Franz Josef war regelmäßiger Gast im Burgtheater. Das ändert freilich nichts daran, dass sich das Burgtheater längst primär zu einer Einrichtung bürgerlicher Identitätsbildung entwickelt hatte. Für Stefan Zweig war es schlechterdings die Institution, in der man in Wien in Fragen des Lebensstils eingeübt wurde. Es war der einzig wichtige Cortigiano des guten Geschmacks. An dem Hofschauspieler sah der Zuschauer vorbildlich, wie man sich kleidete, wie man in ein Zimmer trat, wie man konversierte, welche Worte man als Mann von gutem Geschmack gebrauchen durfte und welche man zu vermeiden hatte. Die Bühne war statt bloß einer Stätte der Unterhaltung Ein gesprochener und plastischer Leitfaden des guten Benehmens. Burgtheatermythos oder Burgtheatergeschichte. Theaterhistoriker Hohlfeld erkennt einen wahren Kern, hält das Beschriebene allerdings für eine allgemeinere, also nicht spezifisch wienerische Erscheinung. 1776 bis 1888 ist Theater eine der wesentlichsten Selbstreflexionsmechanismen der westlichen Welt und gleichzeitig eines der exklusivsten und am meisten aufgesuchten Vergnügen. Also es wäre wahrscheinlich die bürgerliche Gesellschaft, wie sie entstanden ist, so nicht zu denken gewesen, ohne dieses Ausbildungs- und Erfahrungsinstrument Theater. Insofern würde ich die Äußerungen Zweigs ein bisschen in einen größeren Kontext stellen, dass dann daraus noch die Aussage resultiert, und nirgends so stark wie in Wien. Tja, man hat halt hier besonders gute Geschichten zu erzählen oder man hat besonders viel Geld investiert. Mindestens noch einmal wurde in kakanischer Zeit nach Josef Schreivogels Regenschirm gegriffen. Max Eugen Burkhardt holte als Hofburg-Theaterdirektor ab 1890 mit Henrik Ibsen und Gerhard Hauptmann die Moderne auch an die Ringstraße. Mit Arthur Schnitzlers Stücken, wie etwa der 1895 hier uraufgeführten Liebelei, schuf das Burgtheater, dem Wien des Fin des Siècle, schließlich einige seiner schönsten Denkmäler. Der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 beendete diese glanzvolle Epoche abrupt. Das uralte Habsburgerreich zerfiel in historischen Sekundenbruchteilen und dessen Metropole Wien fand sich über Nacht als Hauptstadt einer auf einen Bruchteil des vormaligen Staatsgebiets geschrumpften Republik wieder. Deren demokratisch gewählte Institutionen lenkten plötzlich auch die Geschicke des vormals kaiserlichen Hofburgtheaters, das jetzt auch ganz offiziell und lapidar hieß, wie es zuvor schon immer genannt wurde: Burgtheater. An guten intellektuellen Ratschlägen, wie dieses auf die neue Zeit reagieren sollte, bestand dabei naturgemäß kein Mangel. Das romantische Märchen von der alten Burg ist aus. Bemühen wir uns nicht, es fortzuspinnen. Les dieux s'en sont allés. Leider. Mögen ihnen nun aber auch die Gespenster folgen. Notierte 1922 Alfred Polgar und erhob damit eine Forderung, die sich als leichter gesagt als getan erwies, und das nicht nur wegen der harten volkswirtschaftlichen Realität. Die Konkurrenz der 1920 gegründeten Salzburger Festspiele und des gleichfalls von Max Reinhardt geleiteten Theaters in der Josefstadt machten dem ehrwürdigen Burgtheater auch künstlerisch zu schaffen. Immerhin konnte das Burgtheater räumlich eine zukunftsträchtige Neuerwerbung verbuchen. Mit dem südlich der inneren Stadt gelegenen Akademietheater, das zuvor der Akademie für Musik und darstellende Kunst als Übungsbühne diente, verfügte die Burg seit 1922 über eine Nebenspielstätte, die es erlaubte, endlich auch Kammerspiele in einem dafür adäquaten Rahmen zu präsentieren. Schon bald warfen indes die Vorzeichen politischen Unheils ihren Schatten auf das Wiener Theaterleben. 1933 gewannen autoritäre Kräfte mit dem austrofaschistischen Ständestaat unter Engelbert Dollfuß und seinem Nachfolger Kurt Schuschnigg auch in Österreich die Oberhand und suchten in der Folge eine enge Anlehnung vor allem an das faschistische Italien. Eine der bizarrsten Blüten dessen war ausgerechnet am Burgtheater zu erleben. Am 22. April 1933 hob sich hier der Vorhang für eine Premiere, die dem Theaterautor Benito Mussolini den Teppich ausrollte. Gemeinsam mit seinem Hof- und Co-Autor Gioacchino Forzano hatte Mussolini 1930 einen Theatertext mit dem Titel Campo di Maggio vorgelegt, der von Napoleons Herrschaft der 100 Tage, so der deutsche Titel, handelt und selbstredend als politisches Propagandawerk zu verstehen war. Mussolinis Stück klinge, schrieb die Wiener Montagszeitung, wie eine temperamentvolle Verteidigungsrede für die Diktatur, für das alleinige Entscheidungsrecht des großen Mannes, dem in bedrängtesten Zeiten niemand in den Arm fallen sollte, das zu tun, was dem Vaterlande frommt. Mussolini selbst war in Wien zwar nicht zugegen. Um ein Politikum handelte es sich bei dieser künstlerischen Unterwerfungsgeste natürlich dennoch. Im Radio wurde der dritte Akt live aus dem Burgtheater nach Italien übertragen und Hauptdarsteller Werner Kraus, der später auch mit großer Nähe zum Nationalsozialismus auffällig wurde, an Bord einer eigens dafür abgeordneten Sondermaschine zu einer Audienz bei Mussolini nach Rom geflogen. Angesichts des ideologischen Gegensatzes von Austrofaschismus und großdeutschem Nationalsozialismus erscheint es bemerkenswert, dass es offensichtlich bereits während der Jahre des Ständestaates Burgmitglieder gab, die aus ihrer Parteinahme für Hitler keinen Hehl machten. Vor diesem Hintergrund will es nicht überraschen, dass der sogenannte Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland 1938 im Ensemble des Burgtheaters auf teilweise prominente Unterstützung stieß. Besonders lautstarker Beifall für das Regime kam aus der Familie Hörbiger, deren Schauspielerbrüder Attila und Paul beide für eine Zustimmung bei der Volksabstimmung trommelten. Auch Attilas Frau Paula Wessely ließ sich einspannen und in den Zeitungen mit dem Satz zitieren: »Ich freue mich, am 10. April 1938 ein Bekenntnis zum großen volksdeutschen Reich mit Ja ablegen zu können.« Angeblich aus Angst vor einem Attentat besuchte Hitler das Burgtheater nur ein einziges Mal. Seine Schergen reinigten den Spielplan derweil von der großen internationalen Dramatik und setzten stattdessen überwiegend deutsche Komödien und belanglose Lustspiele an. Viele große Persönlichkeiten des alten Ensembles waren da längst nicht mehr am Haus. Rechtzeitig ins Exil ging unter anderem der spätere Burgtheaterdirektor Ernst Heusermann. Alle jüdischen Ensemblemitglieder waren gemäß dem auch in Österreich zur Anwendung gebrachten Reichsbürgergesetz von 1935 mit Auftrittsverbot belegt. Zu ihnen gehörte auch der Kammerschauspieler Fritz Strassny, der bereits seit 1909 am Burgtheater engagiert war. Erfolgreich auch im Stummfilmkino galt Strassny am Burgtheater als Meister charakterstarker Nebenrollen. 1938 wurde er sofort entlassen und 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er ermordet wurde. Ihre dunkelste Stunde erlebte die Burgtheaterbühne am 15. Mai 1943, als der von den Nazis ins Amt gehobene Burgtheaterdirektor Lothar Müthel Shakespeares Kaufmann von Venedig als wüstes, antisemitisches Kampfstück zur Aufführung brachte. In der Hauptrolle des Shylock besetzt war neuerlich Werner Kraus, der Jahre zuvor bereits im NS-Propagandafilm Jud Süß mitgewirkt hatte. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass es auch am Burgtheater Widerstand gegen den Nationalsozialismus gab. Der Schauspieler Fritz Lehmann, der Klarinettist Friedrich Wildgans und ein Löschmeister Gubitzer wurden dabei von ihrem Burgschauspielerkollegen Otto Hartmann, einem Gestapo-Spitzel, denunziert. Alle drei kamen langjährig in Haft. Auch Paul Hörbiger, der sich zunächst pro Hitler positioniert hatte, wurde nach Unterstützung einer Widerstandsgruppe wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Das Kriegsende rettete ihm vermutlich das Leben. Die Wiederaufbauarbeiten des Burgtheaters, dessen Zuschauerhaus beim Kampf um Wien in den letzten Kriegstagen schwer zerstört worden war, zogen sich über beinahe 10 Jahre hin. Für diese Zeit nahm das Ensemble sein Ausweichquartier im Etablissement Ronacher, einem unzerstörten alten Varieté-Theater im ersten Gemeindebezirk. Als erster Direktor nach dem Krieg fungierte der Schauspieler Raoul Aslan, der als vom NS-Regime unbelastet galt. Neben ihm agierten sehr bald aber auch wieder durch das Dritte Reich kompromittierte Personen wie Werner Kraus oder Lothar Müthel, der schon im Dezember 1945, nur 2,5 Jahre nach seinem obszönen Kaufmann von Venedig, ausgerechnet Nathan den Weisen inszenieren durfte. Auch die Familie Hörbiger fand sich auf der Burgbühne bald wieder vereint. Vor allem ihre erst im Jahr 2000 verstorbene Großtante Paula Wessely hat Mavi Hörbiger noch bewusst erlebt. Hat man mit ihr später über ihre Verstrickung in den Nationalsozialismus sprechen können? Was für eine absurde Frage. Ich glaube, nicht mal die Kinder haben mit ihr darüber gesprochen. Ich glaube, es hat niemand mit ihr darüber gesprochen, bis zu dem Moment, als Elfriede Jelinek Burgtheater geschrieben hat. Da keimte es auf und da haben sich die Zeitungen auch wahnsinnig drauf gestürzt, finde ich, zu Recht. Die Zeit der Jelineks war 1955 noch lange nicht gekommen. Zur Wiedereröffnung der Burg im Oktober hielt man sich an unverfängliche Kapitel der eigenen Geschichte und spielte symbolträchtig Grillparzers König Ottokars Glück und Ende mit seiner salbungsvollen Rede auf Österreich, samt der berühmten Anfangsworte »Es ist ein gutes Land«. Auch die architektonische Gestalt des neu errichteten Burgtheaters folgte dem Geist der Zeit, der Österreich als erstes Opfer des Faschismus sehen wollte und rekonstruierte relativ ungebrochen die alte Pracht. Lediglich auf die Wiedererrichtung der vormaligen Kaiserloge, 1938 in Führerloge umbenannt, verzichtete man zugunsten zweier neuer Mittelränge. Durch den eisernen Vorhang über Nacht vom Zentrum an den Rand Europas gerückt und durch den Staatsvertrag von 1955 zu immerwährender Neutralität verpflichtet, war Österreich in der Folge kein Land dynamischer Veränderungen, auch nicht auf der Burgbühne. Über wechselnde Direktionen hinweg gelang es, ein immer noch renommiert besetztes Ensemble weitgehend beieinander zu halten. Die Strahlkraft ließ indes spätestens nach 1968 spürbar nach. Als Klaus Peymann 1986 an die Burg nach Wien kam, strickte er erfolgreich an einem Narrativ, wonach er bei seiner Übernahme dort ein Theater vorfand, von dessen altem Glanz nur mehr die Fassade gekündet habe. Seine damalige Pressesprecherin Karin Bergmann ist eine Frau der diplomatischeren Töne. Auch sie erinnert sich aber an ein Haus, in dem ein wenig die Zeit stehen geblieben schien. Ich hatte im Vorfeld hier auch mal Aufführungen gesehen und natürlich, es gab hier immer großartige Schauspieler, das ist ja gar keine Frage. Es gab auch sicherlich hervorragende Inszenierungen, dazu habe ich zu wenig gesehen. Aber was ich empfand als jüngerer Mensch, der hier sozusagen zum ersten Mal reingeschaut hat, es war alles dunkel, ehrerbietend. Es hatte immer so eine Kirchenatmosphäre. Die Billetteure, die hatten so wirklich, also man kann es gar nicht anders sagen, kackbraune Uniformen. Und die hatten eigentlich das Zepter im Saal. Zu denjenigen, die zumindest über einige wenige Erinnerungen an diese alte Burg verfügen, gehört auch der aktuelle Theaterdirektor aus der Schweiz. Befragt nach seinem ersten Mal im Burgtheater, kommen auch Stefan Bachmann eher gedeckte Farben in den Sinn. Ja, das weiß ich noch relativ genau. Das muss ungefähr 1984 gewesen sein. Also ich werde so irgendwie 18 Jahre alt gewesen sein. Und da war ich im Park von Botho Strauß. Also das Haus selber hat mich damals noch gar nicht so interessiert. Es war auch gar nicht so gut besucht. Was ich faszinierend fand, war die Stadt Wien, die ich in einer unglaublich grauen Erinnerung habe. Also die war sehr leer und irgendwie unwirtlich auf so eine, wie soll ich sagen, schwarz-romantische Weise. Das Bild von einem damals völlig rückständigen Burgtheater möchte er dabei aber nicht stehen lassen. Dieses Vorurteil vor Peymann war das Burgtheater irgendwie so eine vermuffte Knarzbude, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Allein schon der Umstand, dass man, also in der damaligen Zeit wird man das noch mehr als Piefke-Kultur wahrgenommen haben, also dass man überhaupt Botho Strauß spielt im Burgtheater und dann auch so eine etwas, wie soll ich sagen, auch eine, ein kompliziertes Stück wie der Park, das finde ich doch immerhin irgendwie auch, zeugt ja doch auch von Mut und Innovationswille. Tatsächlich hatten zudem vor allem osteuropäische Dissidenten wie Václav Havel oder Pavel Kohout seinerzeit hier einen festen Platz im Repertoire. Aber auch ein Thomas Bernhardt schaffte es 1974 mit seinem Stück Jagdgesellschaft erstmals auf die große Burgbühne. Als wenig später ein Nachfolger für den scheidenden Gerhard Klingenberg gesucht wurde, war Bernhardt höchst selbst sogar als möglicher Burgtheaterdirektor im Gespräch. Nach verheißungsvollen Verhandlungen erhielt Bernhardt jedoch vom zuständigen Minister eine Absage per Telegramm und zürnte. Ich war fest entschlossen, aus der theatralischen Bruchbude auf dem Ring wieder ein Theater zu machen, heißt es in dem von Bernhardt nachgelassenen Typuskriptfragment, wie ich Burgtheaterdirektor werden sollte. Aber die Meister der Verlogenheit, der Heuchelei und der Inkompetenz und die Großmeister der Intrige sitzen immer in Wien. Bei der nächsten Direktorenkür, 11 Jahre später, fand sich der Name Thomas Bernhard nicht neuerlich in der Verlosung. Dafür fiel die Wahl auf seinen wohl engsten künstlerischen Weggefährten. Klaus Peymann hatte nach politisch umkämpften Intendantenjahren am Staatstheater Stuttgart mit seiner Theaterfamilie sein Glück eigentlich am Schauspielhaus Bochum gefunden, als plötzlich im Frühjahr 1984 während einer Gastspielreise nach Paris bei seinem Dramaturgen Hermann Beil das Telefon klingelte. Ich dachte, ach, gehst mal ran. Ja, wer war dran? Frau Dr. Katrein, Karin Katrein, Theaterkritikerin der Presse. Ja, wir kannten uns irgendwie flüchtig nicht. Ja, wie geht's denn, Herr Beil, wie geht's denn? Sag ich, ja, wir sind hier in Paris und haben eine schöne Aufführung und so weiter. Ja, können Sie nicht den Peymann mal fragen, ob ihn nicht das Burgtheater interessieren würde? Als gebürtiger Österreicher und Wiener hatte Hermann Beil ein paar Einblicke in die lokalen Verhältnisse. Und eben deswegen war er wohl als Einziger ein wenig skeptisch. Ja, ich war zögerlich, weil ich die Geschichte des Burgtheaters kannte. Ja, weil ich das Gefühl hatte, all das, was ich in Basel und was wir, vor allem nicht in Stuttgart und in Bochum, erlebt und haben machen können, das wird an der Burg sehr, sehr schwer. Außerdem, es ist ein großes, großes, festgefügtes Ensemble und das auch gewisse Erwartungen hat und auch gewisse Gewohnheiten, die es vielleicht gar nicht bereit ist, abzugeben oder zu verändern. Nicht? Also die Kämpfe, die wir hatten, die wusste ich im Voraus. Ich hatte, als ich hergekommen bin, die Vorstellung, man geht in eine große Stadt, zwar ausländisch, also innerhalb Europas, aber mit der nämlichen Sprache. Und hatte nicht richtig im Kopf, dass Karl Kraus völlig recht hat, dass er sagt, sozusagen, uns trennt die gemeinsame Sprache. Und Österreich war ja noch nicht in der EU, wir brauchten Arbeitsgenehmigungen. Und am Anfang, wir haben die auch nicht bekommen am Anfang, da hieß es immer noch, diese Tätigkeit kann auch von Österreichern ausgeübt werden. Und ich habe dann immer so leise gesagt, naja, die kennen den Peymann nicht. Sie sollten ihn kennenlernen. Dass Peymann und sein Team mit einem erklärten Reformauftrag antraten und dabei auch die Kunst der gepflegten Provokation beherrschten, war im Grunde bereits mit dem ersten Satz der Intendanz gesetzt. Wir haben naturgemäß mit Thomas Bernhard gestartet. Am 1. September war die Eröffnungspremiere hier im Burgtheater von Thomas Bernhards Theatermacher. Und natürlich, es begann mit dem berühmt-berüchtigten Satz, was hier in dieser muffigen Atmosphäre, was natürlich damals gleich sofort alles deutlich machte, nämlich sagen das gespaltene Lager im Publikum natürlich jetzt an der Stelle. Zum einen der große Lacher und der Humor, der sofort funktioniert hat. Und zum anderen die Leute, die despektierlich die Nase gerümpft haben, so nach dem Motto, was jetzt wollen sie uns schon erziehen, die Piefkes, die hierher kommen. Österreich und Thomas Bernhard. Das war damals bereits eine etablierte Hassliebe. Eine noch einmal gesteigerte Brisanz erhielten speziell seine Texte indes durch politische Entwicklungen im Land, die noch zu Zeiten der Berufung Peymanns nach Wien kaum vorhersehbar gewesen waren. Im Frühsommer 1986, wenige Wochen vor Dienstantritt der neuen Burgdirektion, wählte Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Während des Wahlkampfes brachten die Recherchen internationaler Medien ans Licht, dass der Kandidat der konservativen ÖVP und vormalige UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim im Zweiten Weltkrieg Mitglied verschiedener Armeeeinheiten war, die in Südosteuropa schwere Kriegsverbrechen verübt hatten. Immer neue Details über die Verstrickungen führten nicht etwa zu einem Rückzug Waldheims von seiner Kandidatur, sondern im Gegenteil zu einem Solidarisierungseffekt beim Wahlvolk, der Waldheim unter verstörenden antisemitischen Begleitklängen in der Stichwahl tatsächlich in die Hofburg trug. Parallel vollzog sich der Aufstieg Jörg Haiders, dessen damals neuer populistischer Politikstil die von ihm geführte FPÖ zu immer neuen Wahlerfolgen führte und das Klima im Land merklich veränderte. Wir hatten ja immer das Gefühl, das Theater hat eine, sagen wir mal, auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, auch mit Stücken auf dringende Themen oder Situationen zu reagieren. Und so haben wir zum Beispiel ja in unserer ersten Spielzeit von Brecht Arturo Uy gespielt. Ja? In der zweiten Spielzeit dann Stellvertreter. Nicht? Also es gab schon Stücke, die wirklich auf die politische Situation reagierten. Und wir hatten nach einer Vorstellung von Stellvertreter ein Publikumsgespräch und plötzlich trat ein Herr auf, ein älterer Herr, weißhaarig, und sagte ganz still: Ich möchte mich bedanken. Nun konnte ich wieder zum ersten Mal seit 1938 ins Burgtheater gehen. Im März 1938 hatte ich eine Karte für das Burgtheater und konnte nicht mehr gehen. Heute war es mir wieder möglich. Die ersten Peymann-Jahre wühlten Wien auf und neben der Bühne. Richtig turbulent wurde alles durch ein Interview, das er im Jahr 1988 dem Publizisten André Müller gab. Karin Bergmann war als Pressesprecherin Peymanns einiges gewohnt. Was Urs Jenny vom Spiegel ihr einige Tage nach dem Gespräch am Telefon eröffnete, verschlug ihr jedoch beinahe die Sprache. Wir haben hier ein Interview, das angeblich von Klaus Peymann gegeben wurde. Wir werden das nicht drucken, um ihn zu schützen. Ich werde Ihnen das schicken und dann können Sie das mit Herrn Peymann besprechen. Und ich bin schon bei dem Telefonat, bin ich fast ohnmächtig geworden. Und dann habe ich das dem Peymann erzählt. Und der Peymann hat so reagiert, wie es von ihm eigentlich zu erwarten war, was ich aber damals ja nicht habe glauben können. Der hat zu mir gesagt: Wenn das Interview kommt, du kannst es lesen. Ich werde es nicht lesen. Du schickst das so an Thomas Bernhard und sagst ihm, er soll sagen, was damit passieren soll. Dann habe ich es brav in einen Umschlag gesteckt, an Thomas Bernhard geschickt und 3 Tage später kam seine Antwort, die bestand aus einem einzigen Wort: Drucken. Und dann ist es kurze Zeit später in der Zeit erschienen und dann war hier wirklich, also monatelang Feuer am Dach. Klaus Peymann hatte in seinem Rundumschlag tatsächlich nichts ausgelassen. Dieses Land ist ein Irrenhaus. Hier muss zum Beispiel der Bauminister persönlich die Verantwortung für eine Kiste tragen, die in der Fallbahn des Eisernen Vorhangs steht. Über eine Zigarette, die auf der Vorbühne geraucht wird, entscheidet der Bundeskanzler. Wenn Sie wüssten, was für eine Scheiße ich hier erlebe. Man müsste dieses Theater von Christo verhüllen und abreißen lassen. Vielleicht schmeiße ich schon morgen alles hin. Schauspieler sind oft sehr dumm. Sie müssen am Abend der König sein, sich aber beim Probieren vom Regisseur führen, meinetwegen auch manipulieren lassen. Dieser Zwiespalt zerreißt sie. Insbesondere die alteingesessenen Schauspieler seines Ensembles zeigten sich ob dieser Worte not amused und in der Folge nur bedingt Lust, mit Peymann zu arbeiten. Zu einer großen Belastung wurde dies für seine nächste Regiearbeit, die mit großer Spannung erwartet wurde. 1988 jährte sich zum 50. Mal der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Thomas Bernhard hatte es abgelehnt, zu diesem Bedenkjahr ein Auftragswerk zu verfassen, dann aber doch so etwas Ähnliches vorgelegt. Heldenplatz, benannt nach dem Vorplatz der Wiener Hofburg, auf dem im März 1938 Hunderttausende Österreicher Hitler zujubelten, handelte vom Schicksal einer jüdischen Professorenfamilie, die seinerzeit nach England emigriert und nach 1945 nach Wien zurückgekehrt war und elektrisierte, um nicht zu sagen hysterisierte, bereits vor der Uraufführung die Gemüter in einem selbst für Wiener Verhältnisse kaum vorstellbaren Maße. Dabei sollte Bernhards Text bis zur Premiere eigentlich unter Verschluss bleiben. Aber eine Journalistin vom Profil hatte natürlich das Stück, weil das ist in Österreich, in Wien, am Burgtheater immer so, es gibt nichts, was geheim ist, gar nichts. Und dann wurde halt ein Zitat aus dem Stück, vollkommen aus dem Zusammenhang heraus, in die Medien gespielt, nämlich 7 Millionen Debile warten auf einen Regisseur. Und das hat es gebraucht, dass dann eine ja, eigentlich eine monatelange irgendwie Medienschlacht begann, wo sich nicht nur alle Zeitungen, sondern vor allem peinlicherweise nahezu alle Menschen, die damals in der österreichischen Politik aktiv waren, daran beteiligt haben. Das Stück sollte verboten werden, der Burgtheaterdirektor sollte entlassen werden, Thomas Bernhard sollte endlich Schreibverbot kriegen. Also das Ganze wurde permanent irgendwie hochgekocht, mit dem Ergebnis, dass ja, als dann dieses Stück tatsächlich zur Uraufführung kam, das Haus unter Polizeischutz stand, dass vor dem Eingang des Burgtheaters eine Fuhre Mist ausgeleert wurde, dass die berühmt-berüchtigte Kronenzeitung an dem Tag ein Titelblatt hatte, wo das Burgtheater lichterloh brannte. Also es wurde eigentlich alles getan, um irgendwie die Lage eskalieren zu lassen. Alles war also angerichtet für einen großen Showdown. Und zunächst sah es auch so aus, als steuere der Abend auf den großen Eklat zu. Es war, erinnert sich Hermann Beil, wie Kasperletheater. Ja, auf der Bühne wurde etwas gesagt, Protest dagegen, Retourkutsche von der Bühne herunter. Und im ersten Akt gibt es natürlich nicht diese berühmten Sätze, an denen sich die Erregung entzündete. Die Leute waren eher, oder die Gegner waren eher genervt, warum es nicht losgeht. Ja? Aber im zweiten Akt kommen ja dann die Sätze, die vom Professor Schuster gesagt werden über Österreich und über einzelne Leute. Nicht? Und das Besondere an der Premiere war, plötzlich wurde es ganz still, atemlos still im Zuschauerraum. Und die härtesten Sätze hat der Wolfgang Gasser, für den war das ja eine Sternstunde, ganz leise sprechen können. Und keiner hat protestiert. Im Grunde kann ich euren Vater sehr gut verstehen. Aber mich wundert ja, dass nicht das ganze österreichische Volk längst Selbstmord gemacht hat. Aber die Österreicher insgesamt als Masse sind heute ein brutales und dummes Volk. In dieser Stadt müsste ein Sehender ja tagtäglich rund um die Uhr Amok laufen. Was diesem armen, unmündigen Volk geblieben ist, ist nichts als das Theater. Eine Bühne, auf der alles verlottet und vermodert und verkommen ist. Sein einzig selber verhasste Stadt ist der Ring von 6,5 Millionen Alleingelassenen. 6,5 Millionen Debile und Tobsüchtige, die wollen der Vater von uns nach einem Regisseur schreien. Das war ja lebenslänglich mein größter Vorteil, dass ich nie an Gott geglaubt habe und dass ich immer gewusst habe, dass das Aus das Ziel ist. Ihr könnt beruhigt sein, das hat auch euer Vater gedacht. Das ganze Leben ist ja nichts anderes als eine andauernde Schmerzzufügung. Ein einziger Schmerz ist das ganze Leben. Erst am Ende des zweiten Aktes, als der Vorhang fiel, ging das Geschrei los. Ich bin hinter die Bühne gerannt zum Gasser und habe gesagt, Herr Gasser, das war ja wunderbar. Und er hat mich nur ganz lakonisch verschmitzt angeschaut. Die habe ich um den Finger gewickelt. Er hat etwas gemacht. Er wurde leise. Er hat alle gezwungen zuzuhören. Oft ist es so, wenn Störungen sind, wird versucht, ein Schauspieler das zu übertönen und lauter werden. Das entfacht dann noch mehr den Krawall. Nein, er wurde leise und inständig. Vielleicht haben die Leute auch gemerkt, da ist einer, den schmerzt das. Der spricht nicht irgendwelche Schlagzeilen, sondern der enthüllt sein Gefühl, seine Angst, seine Verzweiflung. Aber das ist ein Moment, den es nur am Theater gibt. Durch die Kunst eines Schauspielers und auch das Wort des Dichters, plötzlich wird das Publikum so getroffen, dass es nicht anders kann, als still zuzuhören, aufmerksam zuzuhören. Das Theater hatte gesiegt, auch wenn der Streit nach der Premiere natürlich weiterging. Nur wenige sahen diese Kämpfe ums Burgtheater so nüchtern wie Bernd Querfelds Eltern beim benachbarten Café Landmann. Mein Vater hat mir immer so, der hatte eine ganz interessante These gehabt. Das war so mit, welches Publikum zu welchen Stücken ist konsumfreudiger, oder welche Stücke lösen was aus. Es gab ja so Stücke, wo das Publikum nicht mit konnte und man die Pause genutzt hat, um den Saal zu verlassen. Was fürs Landmann nicht schlecht ist, ja, weil dann haben die Menschen plötzlich diese Stunde mehr Zeit für sich gehabt und jetzt gehen wir noch wohin, ja. Dass die Leute ihre Konflikte mit ins Kaffeehaus gebracht und dort ausgetragen hätten, scheint dagegen weitgehend ausgeblieben zu sein. Von den Bayreuther Festspielen ist überliefert, dass sich die Skandale gerne anschließend in den örtlichen Lokalitäten fortsetzten und Regisseure oder Dirigenten beim Betreten eines Restaurants mit Buh oder Bravo begrüßt wurden. Vergleichbares ist in den Annalen des Landmann nicht verzeichnet. Das sind die Wiener wahrscheinlich anders, Hinterrückser. Es ist dann kommt dann die wirklich gute Wiener Art zum Tragen. Ja? Da gratuliert man im Vorbeigehen und hackelt noch im Hinterrücks. Der Wiener ist da nicht so offen. Ja? Der Wiener ernörgelt, aber das reicht ja nicht aus, um die Fahnen zu erheben. Also es wäre interessant, wenn hier großes Aufsehen gewesen wäre. Also ein Kaffeehaus, es wäre wirklich interessant gewesen, so ein kleines Skandelchen oder so, ja. Aber so eine schallende Ohrfeige oder ein Huf, na, da ist Wien nicht Bayreuth offensichtlich. Ne? Im öffentlichen Raum der Feuilletonspalten und Fernsehstudios sah das freilich anders aus. Der erste Blick eines Wiener Durchschnittsbürgers in die Zeitung galt allmorgendlich nicht den Diskussionen im Parlament oder den Weltgeschehnissen, sondern dem Repertoire des Theaters. Diese überkommene Beobachtung aus Stefan Zweigs »Welt von gestern« erfuhr im Nachgang der Heldenplatz-Premiere eine erstaunliche Fortsetzung. Auch der gebürtige Wiener Hermann Beil konnte nicht fassen, welchen Stellenwert man diesen Auseinandersetzungen beimaß. Es war grotesk, insofern grotesk, weil allabendlich in den Fernsehnachrichten war sehr oft Heldenplatz an erster Stelle. Der Bundeskanzler fährt nach Moskau, um mit der Sowjetunion zu verhandeln, dass Österreich in die EU eintreten darf. Denn als Signatarmacht hat die Sowjetunion noch das Recht, auf die Neutralität zu achten. Ja, das war an dritter Stelle im Fernsehen. An erster Stelle war Heldenplatz. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. In der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges im Mai offenbar so viele Zivilisten ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr in einem Monat. Die Vereinten Nationen registrierten für den Zeitraum mindestens 274 zivile Todesopfer. Außerdem seien mehr als 1700 Menschen verletzt worden. Beide Werte markierten auf Monatssicht seit April 2022 einen neuen Höchststand, heißt es in dem UNO-Bericht. Insgesamt wurden nach Angaben der Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mehr als 16.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt. Aufgrund des fehlenden Zugangs zu den von Russland eroberten Gebieten sind in den UNO-Statistiken nicht alle Opfer erfasst. Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf den Entwurf für ein Friedensabkommen verständigt. Premierminister Sharif schrieb auf X, beide Seiten hätten einer endgültigen Fassung zugestimmt. Nun arbeite man gemeinsam daran, die nächsten Schritte zu finalisieren. Irans Außenminister Araghchi sagte im Staatsfernsehen, es sei noch nichts unterzeichnet und es könne auch noch Änderungen geben. Angestrebt werde ein Ende des Krieges an allen Fronten, was die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon einschließe. Aus Washington gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Medien zitierten lediglich einen US-Regierungsvertreter, wonach man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer baldigen Unterzeichnung ausgehe. Widersprüchliche Angaben hatte es zuletzt vor allem über die jeweiligen Zugeständnisse gegeben. Das US-Justizministerium hat die Übernahme des Medienriesen Warner Brothers durch Paramount genehmigt. Wie Vertreter des Justizministeriums mitteilten, hat die Kartellabteilung keine Wettbewerbsbedenken zu dem 111 Milliarden Dollar Deal. Damit fällt eine zentrale Hürde der Fusion. Die rechtliche Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. 10 US-Bundesstaaten, angeführt von Kalifornien, prüfen die Übernahme noch und wollen laut einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg noch in diesem Monat Klage einreichen. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaminggeschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot aus. Um Kosten zu senken, fordert Bundesgesundheitsministerin Warken von den Bundesländern niedrigere baurechtliche Standards für Pflegeheime. Die gesetzlichen Vorgaben sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Beispiele nannte sie etwa die Größe von Zimmern und Gemeinschaftsräumen. Zuständig für diese Regeln sind die Länder. Wagen verteidigte zugleich die geplanten Einschnitte bei den Zuschlägen für Heimbewohner. Auch nach der Änderung beteilige sich die Pflegeversicherung immer noch deutlich stärker an den Pflegekosten, als es vor 2022 der Fall gewesen sei, betonte die Ministerin. Die Zuschläge sind nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim gestaffelt und sollen Bewohnerinnen und Bewohner bei den stetig steigenden Eigenanteilen entlasten. Nach einem Entwurf des Ministeriums sollen die höheren Entlastungsstufen künftig jeweils 6 Monate später einsetzen. Dies soll die Pflegekassen im kommenden Jahr um 2,6 Milliarden Euro entlasten. Die Zahl der Straftaten gegen obdachlose Menschen ist im vergangenen Jahr um fast 17% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor. Wie die Rheinische Post berichtet, gab es 2025 mehr als 2560 Straftaten gegen Obdachlose. In den beiden Vorjahren waren es demnach je knapp 2200. Mit fast 600 Fällen wurden obdachlose Menschen am häufigsten in Berlin zu Opfern, gefolgt von Bayern mit rund 500 und Nordrhein-Westfalen mit rund 300 Fällen. Die Linkspartei wies jedoch auf eine insgesamt hohe vermutete Dunkelziffer hin, da die Betroffenen die Taten oft nicht anzeigen. Das Wetter. Nacht stark bewölkt, zunehmend in den Osten und Südosten verlagernde Niederschläge. Temperaturrückgang auf 16 bis 10 Grad. Am Tage in der Nordosthälfte wolkig und zahlreiche Schauer, vereinzelt mit Gewittern. Nach Südwesten zunehmend heiter und meist trocken. 17 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von Große Bühne für großes Theater. Eine lange Nacht über das Wiener Burgtheater. Eine Sendung von Robert Zollig. Der historische Rückblick von mittlerweile bald 4 Jahrzehnten lässt wenig Zweifel. Der Skandal um Thomas Bernhards Heldenplatz war mehr als nur ein Meilenstein für die Burgtheaterdirektion Peymann. Es war so etwas wie die Schlacht, an der sich ihr Schicksal entschied. Und doch zeichnete man von ihr ein Zerrbild, wenn man sie auf ihre Skandale reduzierte oder ihre Geschichte primär als eine der Regisseure oder Autoren erzählte. Wie gehört, war das Burgtheater fast immer in seiner Geschichte ein Schauspielertheater. Und das blieb es auch unter den Piefkes aus Bochum. Gerd Voss, Kirsten Dehne, Martin Schwab, Traugott Buhre. Im Tross von Peymann, Beil und Bergmann kam eine Fülle exzellenter Darstellerinnen und Darsteller mit nach Wien, die weite Teile des hiesigen Publikums schnell eroberten. Das war natürlich eine Liga von ersten Spielern, was dazu führte, dass hier am Anfang eine Reihe von hiesigen ersten Spielern erstmal nicht mehr so viel spielte. Und das war ein Problem. Mit der Zeit gelang die Integration auf dieser Ebene aber doch. Und auch alteingesessene Ensemblemitglieder wie Annemarie Düringer, Elisabeth Orth, Rudolf Melichar oder eben Wolfgang Gasser wurden umgekehrt zu wesentlichen Protagonisten der Ära Peymann. Einzelne Schauspielerkönige kannte das kaiserliche Burgtheater eigentlich nie. Aber wenn es in den letzten Jahrzehnten doch einen gab, dann war es der 2014 verstorbene Gerd Voss. Eduard Söhne, schlafen in Abrahams Schoß! Und Anna hat gute Nacht gesagt der Welt. Weil ich weiß, dass der Bretone Ritzmann nach meines Bruders junger Tochter Schild mit ihr den Thron besteigen will, muss ich sofort als Freier zu ihr gehen. Aber die erste richtige Inszenierung hier war Richard III. Mit Gerd Voss in der Titelrolle. Und das war wirklich, es lag ein enormer Druck auf der Arbeit und vor allem natürlich auf Gerd Voss. Und das war letztlich Gerds Durchbruch hier, der ja dann jahrzehntelang nahezu also einer der absoluten Superspieler dieses Hauses war. Und Gerd hat damals sich dann auch quasi die Herzen der Wiener erobert, dass plötzlich was stattfand, dass junge Leute zum Friseur gingen und die Frisur von Richard III. Haben wollten. Und also es war einfach Mode. Aber das war die erste Premiere, nicht? Und da haben sie ja alle gefiebert und die Messer gewetzt. So, jetzt ist es entscheidend, ja? Nicht rauf oder runter, ja? Daumen rauf oder Daumen runter, nicht? Und dann staunten sie, was der da machte, ja? Sprachlich und körperlich vor allen Dingen. Weil er spielte ja auch die Deformation des Richard, ja, mit einem Klumpfuß, nicht, was ja nicht einfach ist, damit zu gehen. Und das ist ja auch eine wahnsinnige körperliche Anstrengung, nicht? Aber er hat die glänzend durchgestanden. Was zeichnete Voss als Schauspieler aus? Johanna Wukalek, die mit ihm Anfang der Nullerjahre bei einer legendären Möwe von Regisseur Luc Bondy im Akademietheater erstmals zusammenarbeitete, erinnert sich an einen im Privaten sehr zurückgezogenen Spielpartner, der auf der Bühne aber gerne voll ins Risiko ging. Gerd Voss war in dem Sinne ein besonderer Partner, weil der eine unfassbare Lust hatte an der Überraschung. Und zwar an der Überraschung, sich selbst zu überraschen, jeden Abend neu auf der Bühne, aber auch mich in dem Fall, weil wir ja das gab es diesen Liegestuhl und da hatten wir diese lange Szene. Während der Probenzeit habe ich natürlich immer beobachtet, was Gerd machte und wie die zu irgendwas fanden und was ich machte. Ich war furchtbar eifersüchtig, weil Gerd lud immer Luc Bondy zum Essen ein. Der konnte nämlich gut kochen, aber nur Luc und alle anderen nicht. Das fand ich immer furchtbar. Ich wollte auch da sein zum Essen. Dann gab es auch so Gespräche, wo Luc und er dann zusammen schon morgens vor der Probe, da sah ich dann, Gerd hatte sich wieder was ausgedacht, das wurde dann nochmal lustvoll kurz besprochen und damit wurden ich oder wir dann auch überrascht. Wenn Sie am Schreiben sind und inspiriert, sind Sie da nicht glücklich? Doch, das Schreiben selbst ist schön. Auch das Korrekturlesen ist schön. Nur kaum ist die Sache gedruckt, wird sie unerträglich. Hier eine Stelle, die nicht stimmt, dort ein Satz, der überflüssig ist. Und ich ärgere mich. Ich ärgere mich. Und dann heißt es nett, talentiert. Nett, aber kein Vergleich zu Tolstoi. Oder wunderbar, aber Turgenevs Väter und Söhne sind besser. Tja, und so bleibe ich mein Leben lang nett und talentiert. Nichts als nett und talentiert. Bin ich einmal tot, werden Sie an meinem Grab sagen, hier liegt Trigorin, guter Schriftsteller, aber Turgenev war besser. Tut mir leid. Obwohl Gerd Voss auch schon in Stuttgart und Bochum dabei war, trat er doch in der Wiener Zeit nicht vorrangig als Peimann-Schauspieler in Erscheinung. In Erinnerung blieben ganz besonders auch seine Arbeiten mit Peter Zadek. Neben Iwanow von Tschechow gilt das vor allem für eine Inszenierung des Kaufmann von Venedig, in der Zadek und Ehe die Rolle des Shylock, die hier am Burgtheater von Lothar Mütl und Werner Kraus einst so schmählich in den antisemitischen Schmutz gezogen worden war, spektakulär rehabilitierten. Regelmäßig arbeitete Voss in Wien zuletzt mit einem damaligen Hausautor und Hausregisseur der Burg zusammen, der selbst nie Regisseur, sondern Spielmacher genannt werden wollte. Georges Tabori war beinahe zeitgleich mit Peimann ans kleine Schauspielhaus in der Porzellangasse berufen worden. Seine berühmtesten Wiener Inszenierungen entstanden jedoch nicht dort, sondern im Burg- bzw. im Akademietheater, das seinem intimeren, fast familiären Verständnis von Theater sehr entgegenkam. Bekannt war Tabori für eine unorthodoxe Art zu proben. Wie sah das bei ihm aus? Branko Samarowski erinnert sich. Na, ganz anders. Macht, was ihr wollt. So. Macht, was ihr wollt. Und einmal haben wir zusammen mit dem Voss gespielt, sein Stück Requiem für einen Spion, und da war das die zweite Hauptprobe oder was weiß ich. Und wir kamen nach der Probe in den Zuschauerraum und da saß er und er sagte nichts. Und wir saßen da und sagten, was ist los? Und dann hat er mit seiner tiefen Stimme, ihr wart alle heroisch. Neben Gerd Voss und Ignaz Kirchner gehörte auch Branko Samarowski zwischenzeitlich zur Tabori-Familie, die am Burgtheater damals im besten Sinne Narrenfreiheit genoss. Tabori hat ja wirklich mindestens ein Stück pro Spielzeit gemacht, also eine Uraufführung, also geschrieben und inszeniert. Und bei Peimann war da immer sehr, sehr treu und hat ihn, also Tabori durfte er dann machen. Ne? Und dann hat, ich kann mich erinnern, bei einer Pressekonferenz, so eine Spielplan-Pressekonferenz, hat einmal ein Journalist gefragt, wie das Tabori, warum Tabori eigentlich jede Spielzeit, warum man immer inszenieren kann, immer neue Stücke und immer Tabori, ob das Liebe sei. Ja? Peimann hat gesagt, ja, das ist Liebe. Und Peimann hat das bestätigt. Als typischer Theaterpatriarch seiner Generation war Klaus Peimann sicherlich niemand, der sein Theater frei von autoritären Zügen regierte. Im Unterschied zu vielen Kollegen verfügte er, bei aller Künstlereitelkeit, jedoch über eine Souveränität darin, andere Götter neben sich zu ertragen, beziehungsweise sie auf den Olymp-Burgtheater überhaupt erst zu locken. Achim Freier, Peter Zadek, Andrea Breth, am Ende auch Einar Schläf. Sie alle fanden am Burgtheater, wenn nicht eine künstlerische Heimat, so doch sehr gute Bedingungen, unter denen sie einige ihrer stärksten Inszenierungen erarbeiten konnten. Für Kritiker Wolfgang Kralitschek liegt darin die eigentliche und größte Leistung von Peimanns Intendanz. Er war als Intendant sicherlich stärker als Regisseur. Wenn man insgesamt die Wien-Zeit nimmt, war es sicher so. Er hatte natürlich schon ein Problem, wenn er schlechte Kritiken bekommen hat, aber er hat kein Problem gehabt, andere Regisseure, starke Regisseure zu holen, wo er wissen musste eigentlich, dass die vielleicht sogar stärker sind als er. Ja? Also so, er war ja ein kluger Theaterkopf. Ja? Aber das hat er doch gewusst, er braucht das fürs Haus. Er braucht da starke Handschriften, mit denen er vielleicht auch selber gar nichts anfangen kann. Ja? 13 Jahre lang, von 1986 bis 1999, gab Klaus Peimann in Wien den Theaterdirektor. Für Burgverhältnisse war das ein langes Pontifikat. Nur Josef Schreivogel und Heinrich Laube hatten im 19. Jahrhundert länger durchgehalten. Mit dem vormaligen Chef der Wiener Festwochen Nikolaus Bachler beerbte ihn wieder ein Österreicher. Und diese österreichische Karte verstand Bachler rhetorisch auch dezent zu spielen. Er beschwor die barocke Tradition des Hauses und kündigte an, aus dem Peimann-Theater wieder das Burgtheater zu machen, aus einem stark intendantenbezogenen Theater ein Schauspielertheater. Trotz dieser knackigen Ansagen vollzog Bachler, anders als sein Vorgänger, nicht den harten Bruch mit diesem. Für eine gewisse Kontinuität stand nicht zuletzt eine Rückkehrerin. Karin Bergmann hatte das Haus 1993 unter Klaus Peimanns heftigem Wehklagen verlassen, um nun in neuer Funktion wieder am Burgtheater anzuheuern. Ich bin 1999 mit Bachler für über 10 Jahre ans Haus zurückgekommen. Ich war 10 Jahre die stellvertretende Direktorin. Und es war für mich eine unglaublich großartige, faszinierende Zeit, weil es komplett anders war. Und was bei uns stattgefunden hat, und das ist etwas, worauf ich auch in der Zeit wahnsinnig stolz bin, wir haben ein Ensemble richtig aufgebaut, im Sinne von, dass wir ganz junge Leute engagiert haben oder aber sozusagen durch richtige Besetzungen so positioniert haben, dass sie im Laufe der Jahre relativ schnell ganz große erste Spieler und Publikumslieblinge wurden. Johanna Wokalek, Birgit Minichmeier, Nikolas Ovtcharek, Joachim Meyerhoff. Sie alle kamen in jenen Jahren jung ans Burgtheater und trafen dort auf viele Stars des alten Ensembles, die es ganz bewusst vorzogen, in Wien zu bleiben, statt Klaus Peimann ans Berliner Ensemble zu folgen. Darüber hinaus lotsten Nikolaus Bachler und Karin Bergmann mehrere große Namen von der sich gerade auflösenden alten Berliner Schaubühne oder vom Hamburger Thalia Theater an die Burg und bereiteten dort einmal mehr den Boden für einige sehr berühmt gewordene Schauspielerfeste. Entweder Sie überschätzen meinen Ruhm oder ich merke nichts davon. Aber wenn Sie in den Zeitungen über sich lesen. Ach, Lob ist angenehm. Wenn ich verrissen werde, bin ich 2 Tage lang außer Gefecht. Das ist fantastisch. Ich beneide Sie wirklich. Das Schicksal der Menschen ist so verschieden. Die einen führen ein so langweiliges und unbedeutendes Leben. Sie sind alle gleich und alle unglücklich. Andere aber haben ein interessantes, ein erfülltes Leben. Wie Sie, einer unter Millionen. Sie Glückspilz. Ich? Naja. Ich spreche über Berühmtheit, über Glück, über ein interessantes Leben, aber für mich sind solche Worte, entschuldigen Sie, die Marmelade, ja? Ja, zu viel. Ich meine die Möwe, wenn wir uns vorstellen, wie die besetzt war. Ich meine Gerd Voss, Jutta Lampe, Ignaz Kirchner, zunächst Walter Schmiedinger und dann Martin Schwab, August Diehl. Das war ja unglaublich, was da möglich war, wer da dann für so ein Stück einfach auf der Bühne stand. Erinnert sich Johanna Wokalek an die allererste Produktion, an der sie als Ensemblemitglied im Jahr 2000 beteiligt war. in der jugendlichen Hauptrolle der Nina. Regisseur Luc Bondy versammelte damals ein Ensemble, in dem nicht nur alt und jung, sondern auch sehr unterschiedliche Theaterherkünfte einander begegneten und befruchteten. Für Johanna Wukalek ein generelles Kennzeichen des Burgtheaters in jenen Jahren, auch etwa in zahlreichen Produktionen, die sie mit der langjährigen Burghausregisseurin Andrea Breth erarbeitete. Man kriegte durch diese Generationen, dass alle Generationen auf der Bühne waren oder so viel verschiedene, immer auch diesen Rat der älteren Kolleginnen und Kollegen. Und eigentlich das Lernen, die Erfahrungen, die man sammelt auf der Bühne, die finden da statt. Und zwar durch die Bespiegelung auch der Älteren und die Gespräche mit den Älteren. Ich meine, ich habe mit Peter Simonischek den jüngsten Tag gemacht und nach den Proben habe ich bei Peter Simonischek die ganzen Videokassetten geguckt von der Schaubühne. Und zwar bei ihm zu Hause, im ersten Bezirk in der Wohnung, weil er mir davon erzählt hat während den Proben. Und ich hatte das ja nicht gesehen, ich war ja zu jung. Und dann bin ich mit ihm in der Mittagspause, haben wir Videos geguckt, die Schaubühnenaufführungen. Und hat gesagt, guck mal, das meinte ich, das meinte ich. Und diese Art von Austausch, das ist natürlich toll. Den politischen Nahkampf suchte Bachler im Vergleich mit Peymann eher weniger. Dabei musste auch er ganz ähnlich sein Amt im Grunde mitten in einer Staatskrise antreten. Nach der Nationalratswahl 1999 hatte der bisherige Vizekanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP die Koalitionsverhandlungen mit seinem alten sozialdemokratischen Partner platzen lassen und strebte stattdessen eine Regierung mit der rechtspopulistischen FPÖ unter Jörg Haider an, die trotz lautstarker Proteste auf den Straßen und seitens der EU-Kommission sowie gegen den erbitterten Widerstand des Bundespräsidenten Klestil von diesem schließlich mit eisiger Miene angelobt wurde. Kommentare dazu aus dem Burgtheater kamen diesmal nicht aus dem Direktorenzimmer, sondern ausschließlich von den dort engagierten Künstlerinnen und Künstlern. Elfriede Jelinek, bereits zu Peymanns Zeiten mit dem Haus verbunden, blieb diesem auch weiterhin als Autorin erhalten. Daneben erweiterte das Burgtheater sein künstlerisches Spektrum in den Bachlerjahren, aber auch um eher performative Formate, die hier bis dahin wenig Platz hatten. Der große alte Mann des Wiener Aktionismus, Hermann Nitsch, kam so im Alter auch noch zu Burgwein. Aber auch ein deutlich jüngerer Kollege, Christoph Schlingensief. Das waren tolle Arbeiten. Natürlich, Christoph hat dieses Haus geliebt und hat es natürlich, ich nenne es mal, ausgebeutet künstlerisch. Es war mit Bambiland, Christoph Schlingensief hat Jelinek gemacht, dann hat er seinen eigenen Abend gemacht, wo quasi das Haus ausgebaut wurde. Da gab es keine Sessel im Zuschauerraum und er hat die Bühne eigentlich in ein Museum verwandelt. Natürlich haben sich die Leute aufgeregt, weil die Abonnenten sagen, ich möchte gerne auf meinem Sitz sitzen. Dann haben wir gesagt, naja, die Produktion geben wir vorsichtshalber nicht ins Abo. Dann haben sich die Abonnenten beschwert und haben gesagt, wir wollen Schlingensief sehen. Wir bestehen darauf, Schlingensief zu sehen. Thank you. Die erste Rückkehr von Karin Bergmann an die Burg sollte nicht ihre letzte gewesen sein. Unter Bachlers Nachfolger Matthias Hartmann war sie noch kurz in gleicher Funktion als Vizedirektorin am Haus verblieben. Danach trennten sich die Wege. Die zweite Rückkehr, die Karin Bergmann 2014 ein drittes Mal an die Burg führte, vollzog sich unter ungleich dramatischeren Umständen und auch sehr viel kurzfristiger. Ja, also ich bin vom damaligen Kulturminister Josef Ostermayer gefragt worden und hatte eigentlich knapp 72 Stunden Zeit zu überlegen, ob ich das mache oder nicht. Hintergrund für diese überstürzte Personalrochade waren schwere finanzielle Turbulenzen, in die das Burgtheater geraten war. Als einer der bestausgestatteten Bühnenbetriebe der Welt hatte es dennoch ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe aufgehäuft, das durch dubiose Finanzpraktiken über Jahre verschleiert worden war. Als das Ausmaß der Misswirtschaft sukzessive an die Öffentlichkeit kam, musste zunächst die kaufmännische Leiterin ihren Hut nehmen. Dann wurde auch der damalige Burgtheaterdirektor Hartmann fristlos entlassen. Es war dies zweifellos eine der größten Krisen in der langen Burgtheatergeschichte, die Beobachter zwischenzeitlich sogar den Spielbetrieb in Gefahr sehen ließ. Für Kritiker Wolfgang Kralitschek barg sie am langen Ende aber trotzdem einen Glücksfall. Ich finde das eigentlich eine tolle Geschichte. Ja. Also das fand ich eigentlich das Beste an dem Hartmann-Desaster war dann, dass Karin Bergmann dadurch die Chance bekommen hat, Burgtheaterdirektorin zu werden. Also das finde ich eine sehr schöne Geschichte, dass sie dann praktisch gebeten wurde oder dass man dann auf sie gekommen ist als die Frau, die den Karren jetzt noch aus dem Dreck ziehen kann. Das war absolut naheliegend, das haben alle damals so gesehen, dass das die richtige Wahl ist. Es ist wohl bezeichnend, dass es so viel geballten Führungsversagens bedurfte, damit in 2,5 Jahrhunderten Burgtheatergeschichte erstmals eine Frau mit der Leitungsverantwortung betraut wurde. Trotz der chaotischen Situation, in der sich das Haus damals befand, war das natürlich ein großes Thema. Für die Öffentlichkeit. Für mich nicht sonderlich. Also, obwohl es schön ist, dass mein Name da unten auf dieser Marmortafel, wo alle Direktoren stehen, jetzt steht, das ist irgendwie, also ich denke nur dran, wenn ich im Haus bin, aber das fragt mich, wann sozusagen mal der nächste weibliche Name dazukommt. Was damals sehr schnell dazu kam, war eine Ehrung, die das Burgtheater schon länger nicht mehr erhalten hatte. Das Branchenfachblatt Theater Heute kürte es 2015 in seiner vielbeachteten jährlichen Kritikerumfrage erstmals seit den tiefen 90er Jahren wieder zum Theater des Jahres. Egal ob im Ensemble, auf dem Regiestuhl oder bei den uraufgeführten Stücken. Auffällig sind die vielen österreichischen Namen, die die Wahlwienerin Karin Bergmann für das Burgtheater rekrutierte. Also ich habe natürlich auch erstens sofort geschaut, dass ich jüngere Leute und in dem Falle ziemlich chauvinistisch, ich habe geguckt, dass ich Österreicherinnen und Österreicher hole, weil die sind ja in der Minderzahl am Haus, muss man ja ganz klar sagen. Und das fand ich zwischendurch dann immer mal wieder schade. Ich finde zwar nicht, dass man ein Nestroy oder so, dass man das sozusagen nur mit österreichischem Idiom besetzen muss, aber ich finde es wichtig, dass das hier erhalten bleibt. Es geht nicht darum, dass man das irgendwie in Nationalitäten denkt, sondern die österreichische Sprache ist natürlich auch, die ist so unfassbar irgendwie bildhaft und irgendwie groß. Da haben wir manchmal das Nachsehen mit unserer sozusagen ganz streng irgendwie sachlichen Sprache. Und ich finde, dass das sollte erhalten bleiben. Aber dass man das Burgtheater ist kein österreichisches Theater, es ist natürlich das hiesige Nationaltheater, aber mit dieser Weltgeschichte im Rücken, die man auch, finde ich, wenn man ums Haus herumgeht, ununterbrochen ablesen kann, an allem, was da an Allegorien und so irgendwie gezeigt wird. Und das ist eine Herausforderung und das muss man irgendwie auch täglich beliefern. Gerade bei dieser Weltgeschichte im Rücken fällt auf, was das Burgtheater gleichzeitig nie war. Ein Theater der unterschiedlichen kakanischen oder anderweitigen Sprachen. Obwohl einst das zentrale Schauspielhaus eines europäischen Vielvölkerreiches, blieb sie Zeit ihres Bestehens tatsächlich eigentlich immer besagte Bühne deutscher Zunge. Stefan Hulfeld? Das Burgtheater bildet das nicht ab. Es gibt immer mal wieder Schauspielerinnen, Schauspieler, die an den deutschsprachigen Bühnen der Kronländer irgendwie ihre Karriere begonnen haben und gar nicht so wenige, aber nie mit dem Bestreben, eigentlich diese möglichen Identitätsdiskurse, die sich damit verbinden, da irgendwie auch zurück auf die Burgbühne zu bringen. Also man hat hier quasi so eine Art Kulturpolitik schon irgendwie betrieben oder hat sehr stark darauf geachtet, dass man über Theater hier auch den deutschsprachigen Kern in die ganzen Kronländer hineingetragen hat. Aber nicht, dass man es irgendwie nach Wien zurücknimmt. Ansätze zu einem solchen Rücklauf lassen sich erst in jüngster Vergangenheit ausmachen. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs ist Wien längst wieder in die Mitte Europas gerückt. Zeitgleich vollzog es in den vergangenen Jahrzehnten den Wandel zu einer modernen, multikulturellen Stadtgesellschaft. Dies endlich auch auf der Bühne zu spiegeln, war das erklärte Anliegen von Martin Kuschet, der ab 2019 als Nachfolger von Karin Bergmann als Burgtheaterdirektor amtierte. Sein erster Ansatzpunkt dabei: die Ensemblepolitik. Fest engagiert an die Burg, die Kuschet übrigens nicht mehr so genannt wissen wollte, wurden unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler aus Island, Ungarn und Israel mit türkischen und niederländischen Wurzeln. Erklärtes Ziel war es, sich ein zeitgenössisches, europäisches Theater zu erspielen. Kaum je zuvor war der Auftrag des Burgtheaters, ein Nationaltheater zu sein, dramaturgisch so scharf gegen den Strich gebürstet worden. Den Festtagskalender des Burgtheaters, in dem das Jahr 1776 seit langem eine wichtige Rolle spielt, hat diese Internationalisierung des Hauses erstmal nicht umgekrempelt. Die sich damit verbindende Frage, wie eine solche Institution in aufgewühlten Zeiten politisch Stellung bezieht, stellt sich aber auch Kuschets Nachfolger. In einer Situation, da die politische Stimmung ausweislich der letzten österreichischen Nationalratswahlen vom Herbst 2024 noch viel weiter nach rechts gerutscht ist, als sie das zu Peimanns und Bernhards Zeit je war, äußert Stefan Bachmann sich gegenüber allzu plakativem Aktionismus dennoch eher zurückhaltend. Ich bin beim Theater, weil ich ein Spieler bin, ja. Und alles sozusagen Festgefahrene, auch politisch Festgefahrene, das ist nicht meins, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Haltung gibt, die das Theater vertreten kann, sowieso nicht in so komplizierten Zeiten, sondern es sind unterschiedliche Haltungen. Und das ist mir wichtig, dieser Pluralismus. Und da haben wir, glaube ich, auch eine Vorbildfunktion, dass wir sagen können, ja, wir reden wirklich über sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die so aus unterschiedlichen Gründen auch politisch interessant sind. Und wir stellen auch Dinge zur Diskussion. Wir sind nicht die, die es wissen, ja, wie es zu sein hat, aber wir sind die, die die Fragen stellen. Und diese Offenheit, auch die Offenheit gegenüber Vielfalt, Einflüsse zulassen, auch Dinge sozusagen im Fluss halten zu können, nicht auf starre Modelle zugreifen oder starre Modelle entwerfen, keine schnellen Antworten haben, keine bequemen Perspektiven entwickeln, die einfach nur gut klingen, aber eigentlich hohl sind. Das ist eine Aufgabe des Theaters und dadurch steht es automatisch im kompletten Widerspruch zu allem, was ich sage, was so rechtspopulistisch gerade in der Welt sich bewegt. Ein dezidiert politisches Projekt stand in jedem Fall am Ende von Bachmanns erster Spielzeit 2024-25. In Kooperation mit den Wiener Festwochen und deren Intendant Milo Rau kam das Stück Burgtheater von Elfriede Jelinek im Mai 2025 erstmals an dem Ort, den es im Titel trägt, zur Aufführung. Bereits 1985 in Bonn skandalumwittert uraufgeführt, behandelt es die Rolle des Burgtheaters in der Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel insbesondere der Familie Hörbiger-Wessely. In Österreich war es 40 Jahre lang nur an kleinen Bühnen zu sehen. Hier bin ich also. Bin jetzt hier allein. Und spiele in dem Stück Burgtheater von Elfriede Jelinek meinen Großvater oder zumindest eine Figur, die an ihn angelehnt ist. Warum muss ich immer wieder damit anfangen? Warum fragt man mich immer wieder, über meine Familie zu reden? Warum tue ich mir das an und warum tue ich das unserer Familie an? Es ist wie, als würde man sich ein Grab schaufeln und selber hineinspringen. Milo Raus Inszenierung konnte mit einer pikanten Personalie aufwarten. Mavi Hörbiger, Enkelin von Paul Hörbiger und Großnichte von Attila Hörbiger und Paula Wessely, war gegenüber der Idee, sie in diesem Stück zu besetzen, zunächst äußerst skeptisch. Am Anfang habe ich natürlich sehr geschluckt, weil es ein Thema ist natürlich in der Familie. Also ich war nicht sehr begeistert. Ich habe auch gedacht, da wird man jetzt nur reinbesetzt, weil ich Mavi Hörbiger heiße und das habe ich nicht mehr nötig. Und dann habe ich aber Milo Rau getroffen und der hat mich so begeistert und der reißt einen so mit und es ist so ein besonderer Mensch und so ein besonderer Künstler, dass ich dann dachte, ich möchte gerne die Auseinandersetzung mit dem Text aus seiner Fantasie heraus, das will ich irgendwie erleben. Es gab aber auch diesen anderen Paul Hörbiger, der der jüdischen Kolleginnen zur Flucht verhalf und der eine Widerstandsgruppe unterstützte, indem er ihre Treffen organisierte und ihnen einen Scheck ausstellte über 2000 Reichsmark, wofür er von der SS verhaftet wurde und zum Tode verurteilt wurde. Als mein Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Haft wieder zurück nach Wien kam, da ging er sofort ins Burgtheater am selben Abend, das damals im Ronnacher untergebracht war, weil hier war alles ausgebrannt. Er betrat die Loge, vom Typhus gezeichnet, ausgemergelt, ausgehungert, kahl geschoren. Irgendjemand im Publikum erkannte ihn und begann zu klatschen. Auf einmal erhoben sich alle, drehten sich zu ihm um und jubelten ihm minutenlang zu. Wem aber jubelten sie zu? Wen feierten sie? Dem Publikumsliebling, der sie in Kriegszeiten das Schlimmste vergessen ließ? Den Nazi-Sympathisanten, der von ihnen das absolute Ja zum Anschluss wollte? Oder dem Bekehrten, der am Ende doch noch Widerstand leistete und dafür fast mit seinem Leben bezahlte? Ich weiß es nicht. Also den Monolog, den ich auch in dem Stück halte, den habe ich selber geschrieben. Das ist meine Erzählung. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn einem das einfach so draufgelegt wird. Ich habe da sehr lange, sehr mit mir gehadert, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wusste, was ich erzählen soll. Überhaupt gar nicht. Ich war sozusagen blank im Kopf. Da war nur weißes Rauschen, weil es war so gleichzeitig so nah dran und gleichzeitig auch so weit weg und auch so ein absurder Gedanke. Erst wollte ich gar nichts erzählen. Ich habe gesagt, das finde ich irgendwie komisch. Dann dachte ich, aber das ist ja dann auch wie wegducken. Ich muss mich dem ja auch stellen als Mavi Hörbiger. Was Mavi Hörbiger übrigens grundsätzlich auch noch einmal verstärkt vom Burgtheater fordert. Man sagt ja, es ist alles verbrannt, die Akte Burgtheater und die jüdischen KollegInnen finde ich nicht richtig gut aufgearbeitet, weil man relativ wenig weiß, wer genau gekündigt worden ist. Es wurde begründet damals mit, dass der große Burgtheaterbrand das alles zerstört hätte. Da sollte man sich vielleicht doch noch mal mehr drum kümmern und mehr reingucken. Wäre ein großer Wunsch von mir. Auch wenn es sich trotz seiner Vorgeschichte nicht zum Skandal auswuchs, für die Dramaturgie des Burgtheaters ist Burgtheater als Spezialfall eines Stückes, das hierher gehört und hier auf einzigartige Weise Sinn macht, zweifellos ein singulärer Glücksfall. Auf die Strecke ist die Frage, was das Burgtheater programmatisch sein und von anderen Theatern unterscheiden kann, vermutlich schwieriger zu beantworten. Die mythenreiche eigene Geschichte mag das Erwartungsmanagement dabei bisweilen eher sogar verkomplizieren. Wolfgang Kralitschek jedenfalls glaubt hier ein grundsätzliches Dilemma des Burgtheaters zu erkennen, das zu beschreiben er ein beliebtes Theorem des Medievisten Ernst Kantorowitsch bemüht und lässt sich dabei auch von einem Blaulicht nicht beirren, welches draußen vor dem Kaffeehaus über dem Wiener Gürtel rauscht. Es gibt ja diese Theorie, dass der König zwei Körper hat, ne? Also sozusagen den menschlichen Körper und die Hülle des Königs. Ne? Bisschen habe ich das Gefühl auch, dass es zwei Burgtheater gibt. Ne? Das eine ist eben der Mythos, die Institution, und das andere ist das Theater, was sich dahinter verbirgt. Das ist eigentlich ein überdurchschnittlich großes Theater und ein gut ausgestattetes und reiches Theater immer noch, aber eben doch ein Theater letztendlich. Und das ist ein Widerspruch, der, glaube ich, auch nicht so ganz einfach ist, wenn man dort arbeitet. Ja, weil als Intendant hat man sicher damit zu kämpfen, dass man eben einerseits ein Theater leitet und andererseits so einen Mythos irgendwie verwaltet oder auf dem ausgeliefert ist. Und dieser Mythos, dem werden ja irgendwie so komische magische Kräfte zugeschrieben. Ne? Das müsste jetzt alles irgendwie ganz besonders sein. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass die Enttäuschung dann umso größer ist. Und es ist halt sicherlich eines der führenden Schauspielhäuser des deutschsprachigen Raums, ja, aber nicht so, dass es jetzt in einer eigenen Liga spielt. Ne? Das gab es vielleicht zuletzt im ersten Jahren von Peimann, ja, dass es vielleicht so etwas Herausragendes war. Ja. Aber das hängt aber auch wiederum mit dem Mythos zusammen. Den Mythos hat es noch. Die Frage ist, wie nah es dem jemals gekommen ist, dass es jetzt wirklich über den anderen Theatern steht oder ob das eben meistens nur, ob das eigentlich eh letztendlich nur der Mythos war. Der Mythos Burgtheater als Fluch und Segen zugleich. Der amtierende Burgtheaterdirektor möchte sich an dieser Stelle nicht wegducken, sondern lässt sich zum Jubiläum selbst auf die Herausforderung Nationaltheater ein. Also was ich absolut interessant finde, ist, dass der Kaiser das Theater gegenüber den Bürgern geöffnet hat und eigentlich eine große Einladung ausgesprochen hat an die Stadt und Land und auch Bevölkerung der des Österreichischen Reiches, ja, muss man sagen, ins Theater zu gehen. Und das hatte sich was kosten lassen und das war ihm ein Anliegen und das war, hatte durchaus auch die Absicht irgendwie. Also das war auch grundiert von einem Bildungsauftrag, sage ich mal, ja, im weitesten Sinne. Und das finde ich, das kann man als Idee nach wie vor mitnehmen. Das ist ohne ein wie auch immer kritisch-dialektisch gebrochenes Verständnis für die vielfältigen Traditionen am Burgtheater nicht geht, diese Einschätzung teilt auch Johanna Wokalek. Nach 10 Jahren Abwesenheit von Wien ist sie seit kurzem wieder zurück, spielt jetzt allerdings bei der Konkurrenz vom Volkstheater und blickt also mit einer liebevollen Mischung aus Nähe und Distanz hinüber auf die Burg. Ja, ich glaube, dass natürlich dieses Theater in dieser Größe und Pracht und auch in seinem Gebäude ist eine große Herausforderung für jeden, der das leitet. Denn es verlangt auf eine bestimmte Form, habe ich das Gefühl, also so habe ich es ja auch erfahren, nach dieser Wertschätzung letztlich auch von Ritualen und auch einer Tradition. Denn nach wie vor, die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen das auch. Und die kommen auch, betreten dieses Haus mit dieser Ehrfurcht, sage ich mal, oder Bewunderung. Wenn aber jemand leitet in diesem Haus und das nicht empfindet, dann ist alles Schall und Rauch. Dann ist das alles nichts mehr. Dann ist das hohl. Das Publikum am Burgtheater verlange bei aller Aufgeschlossenheit nach den alten Ritualen. Karin Bergmann kann das bestätigen. Sehr gern und sehr schnell, noch als interimistische Burgtheaterdirektorin, hat sie darum auch von ihrem Recht Gebrauch gemacht, den Kreis der sogenannten Ehrenmitglieder des Burgtheaters zu erweitern. Ich habe in meiner Zeit 2 Ehrenmitglieder gemacht. Die erste, Elisabeth Ort, die ja dann auch Doyenne des Hauses war, gleich wenige Wochen nach meinem Amtsantritt, weil als ich gekommen bin, war das Haus ja monatelang in Negativschlagzeilen. Es gab nur irgendwie sozusagen Horrormeldungen Und ich habe gedacht, man muss jetzt ganz schnell irgendwas tun, dass die Leute begreifen, das Burgtheater ist ja auch noch was anderes. Und in meinem allerletzten Jahr habe ich gedacht, bevor ich hier weggehe, mache ich noch ein zweites Ehrenmitglied. Und der hat es wirklich verdient, Peter Simonischek. Beide sind jetzt leider schon gestorben. Also ich finde, mein Nachfolger, das werde ich ihm dann aber auch noch sagen, Stefan, sollte sich jetzt auch mal überlegen, dass er irgendwie ein Ehrenmitglied ernennt, weil es gibt mittlerweile sehr wenig. Und das ist immer ein schöner Akt, an dem die Öffentlichkeit sich freut und das ist gut fürs Haus. Dass es ein sehr illustrer Kreis ist, in den man als Burgtheater Ehrenmitglied aufgenommen wird, gehört natürlich zum Konzept. 1922 zum Bühnenjubiläum von Max de Vriend erstmals verliehen, soll die Zahl der Ehrenmitglieder gemäß den offiziellen Richtlinien von 1926 ein Zehntel des gesamten Mitgliederstandes des Burgtheaters nicht überschreiten. Das Mitwirken in Operetten, Varietés oder Kabaretts galt dabei ursprünglich als unvereinbar mit der Würde dieses Titels, der immer vom zuständigen Minister und auf Lebenszeit verliehen wird. Die größte mit der Ernennung verbundene und in der Theaterwelt in dieser Form zumindest im deutschsprachigen Raum einzigartige Ehre wird dem Ehrenmitglied freilich zwingend erst nach dem Tod zuteil. Die Pompe Funèbre. Peter Simonischek, Achim Benning, Elisabeth Orth, Klaus Peimann. Am Burgtheater musste man in den letzten Jahren eine ganze Reihe prägender Figuren zu Grabe tragen und trug sie nach alter Väter- und Müttersitte zuvor noch einmal ums Burgtheater herum. Johanna Wokalek hat mehreren ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auf diese Weise die letzte Ehre erwiesen und ist mit dem Ritual entsprechend vertraut. Dann ist der Sarg da aufgebahrt und dann gibt es rechts und links auf den Balkonen die Trauergäste und es gibt Reden, immer auch von einem Ensemblemitglied, dann vom Direktor selber und noch jetzt bei Elisabeth Orth war es der ehemalige Bundespräsident Fischer. Und berührend ist, und daran erinnere ich mich auch vielleicht sogar besonders, als Gerd Voss um das Haus getragen wurde, einmal sind ja Bläser auf allen Balkonen. Das heißt, immer wenn man dann um das Haus geht, hört man die Bläser, wenn man direkt runtergeht, sehr deutlich. Und dann verschwindet der Klang und um die Kurve geht man und dann sind sie wieder auf der anderen Seite und du hörst sie wieder und ganz deutlich. Und berührend ist, wenn das Publikum auch draußen steht. Die können sich eine Stunde vorher auch eintragen in ein Kondolenzbuch. Aber wenn die klatschen, den letzten Applaus geben dem verstorbenen Künstler, der dann wegfährt. Und das ist, finde ich, jedes Mal eine unglaublich berührende Geste, weil es gibt ja sonst gar nichts. Also das ist das Allerletzte, was wir dann noch haben, sozusagen als Schauspielerinnen und Schauspieler oder Künstlerinnen und Künstler. Und das ist auch ein Ritual, das sehr berührend sein kann. In dem Sinne, dass er derjenige, der jetzt verstorben ist, woanders weiterspielen möge. Da ist sie wieder, auch im Tod. Die Affinität des Burgtheaters zum Sakralen, der sich an dieser Stelle auch sein Direktor nicht entziehen kann. Es ist auch ganz interessant, also es gibt so eine soziologische Aufarbeitung auch des Phänomens Ritual. Und ein Ritual ist sehr oft kreisförmig und umkreist wird eigentlich immer der Fetisch, um den es eigentlich geht. Und das finde ich das Tolle eigentlich, das ist mir so klar geworden. Also man beerdigt nicht nur Klaus Peymann und gibt ihm das letzte Geleit, sondern man feiert gleichzeitig auch die Existenz des Burgtheaters, das man umkreist. Das ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, immer schon gegeben hat und immer geben wird. Das hat irgendwie was Ewiges und was Verehrungswürdiges. Und das ist ja fast schon metareligiös. Ja, es hat ja was Sakrales, wie in Religionen, um in eine Kirche zu gehen oder so. Also man gebührt dem Theater den Abschied. Und es hat aber, sobald man mit diesem Sarg dann, der meistens von einem Auto gefahren wird, also in einem Auto langsam drumherum, und das Ensemble geht hinter dem Sarg her, einmal um das Burgtheater. Und man ist so in der Moderne, aber man ist so, weil man hier ja auch am Rathaus und beim Parlament, wir sind ja hier auf der sogenannten Prachtstraße, wo die ganzen Gebäude stehen, immer auch in so mitten von so Touristen landet, die auch immer so gar nicht wissen, wie ihnen gerade geschieht. Und dann bist du aber so mitten im hellen Licht und läufst so zwischen diesen Touristen und so. Es hat so die alte Welt, trifft es auf die neue Welt, es hat so was ganz Eigenartiges. Die Touristen. Sie sind mittlerweile allgegenwärtig in Wien. Nicht nur beim Stephansdom oder am Prater-Riesenrad. Auch vor den bekannten Kaffeehäusern sieht man ganztägig lange Schlangen, an denen man selbst als Wienerin oder Wiener nicht einfach vorbeikommt. Das verändert hergebrachte Lebensgewohnheiten und tangiert augenscheinlich auch das Verhältnis des Burgtheaters zu seinem alten Nachbarn. Die Frage, ob man nach der Vorstellung dennoch ins Café Landmann gehe, beantworten die meisten Ensemblemitglieder eher mit hochgezogener Augenbraue. Man bekäme dort ja gar keinen Platz. Auch Wirt Bernd Querfeld bestätigt, dass sich in dem halben Jahrhundert, da sich das Landmann in familiärer Leitung befindet, vor wie hinter dessen Türen doch einiges gewandelt habe. Wien war 76 eine graue Stadt. Das war ja nicht eine lebendige Stadt wie heute. Und das, was wir jetzt an oft vielen oder zu vielen Reisenden und Gästen in der Stadt haben, hat ja damals gar nicht so stattgefunden. Das heißt, es waren auch die Institutionen wesentlich wienerischer besetzt. Die Bedeutung der Gäste vor und nach dem Burgtheater, bei uns hat das ja einen Namen gehabt. Ja? Es ist das Burggeschäft und es ist vor und nach der Burg gewesen. Umsatzmäßig waren das Spitzen im Tagesverlauf, das hat sich ein wenig geändert. Deswegen ist auch vielleicht unser Fokus nicht mehr so aufs Burggeschäft. Ja. Und was ist mit den Theaterleuten selbst? Ich glaube, dass der Zusammenhalt Landmann, Kaffeehaus, Burgtheater, Kantine unter Anführungszeichen früher ein bisschen stärker war. Ich glaube, dass sehr vieles nach den Proben, während den Proben so ein bisschen landmannaffiner war. Das hat nachgelassen, wenn Sie mich aus den letzten 15, 20 Jahren fragen. Das Kaffeehaus hat sich verändert, die Schauspieler haben sich wahrscheinlich auch verändert. Apropos verändert. Von den sprichwörtlichen spielplankundigen Wiener Taxifahrern, von denen mehrfach die Rede war und die Hermann Beil vor 40 Jahren zur ersten Bühne deutscher Zunge kutschierten, wollte sich für die Sendung keiner über das Burgtheater äußern. Auch Wolfgang Kralitschek ist skeptisch. Und heutzutage wissen die nicht mal mehr, wo die Adresse ist, wenn sie gern ohne Navi, ja, also ich glaube, sie müssten das Burgtheater teilweise ins Navi eingeben. Keine Ahnung, also ich halte das ein bisschen für einen der vielen schönen Mythen um Wien und das Theater. Vielleicht muss man aber selbst auch Burgschauspielerin sein, um einem Wiener Taxifahrer seine Meinung über das Burgtheater zu entlocken. Mavi Hörbiger jedenfalls ist auch noch in jüngerer Vergangenheit ins Gespräch gekommen. Das ist mir auch schon begegnet, dass ein Taxifahrer große Kritik mit mir geübt hat, weil ihm was nicht gefallen hat. Also das passiert schon immer wieder. Meistens sind es sehr freundliche Dinge, die einem so begegnen oder freundliche ZuschauerInnen, die einen ansprechen. Da habe ich bis jetzt Glück gehabt, aber es gab auch schon manche, die gesagt haben, na, das hat mir nicht so gut gefallen, was sie da gestern gemacht haben. Wer könnte einen Wiener Taxifahrer als Schlusswort noch toppen? Allenfalls vielleicht die Betreiber noch älterer Fahrgeschäfte. Jetzt zum Beispiel haben wir mal, also Herr Mertens und ich, ein Fiaker lebt der an uns gefahren ist. Der Fiaker ist natürlich an uns vorbeigefahren und der Fiaker-Fahrer hat gesagt, und da hier zu rechten sehen Sie den Burgschauspieler Michael Mertens und die Burgschauspielerin Marie Hörbiger. Und das war natürlich so total eigenartig. Also das gibt es schon auch noch. Große Bühne für großes Theater. Eine lange Nacht über das Wiener Burgtheater. Von Robert Zollig. Es sprachen Svenja Wasser, Moritz Fürmann und Stefko Hanuszewski. Ton und Technik Eva Pöpplein und Thomas Widdig. Regie Susanne Krings. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Woche erwartet Sie an dieser Stelle Literatur schlägt Leben, eine lange Nacht über Ingeborg Bachmann von Helmut Böttiger. Thank you. Deutschlandfunk Kultur.